Gut, schön. Herzlich willkommen zu diesem Aktivierungs- und Freisetzungstag. Natürlich übernatürlich. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, natürlich übernatürlich. Schön, dass ihr alle da seid. Hier in der wunderschönen Schweiz haben wir heute herrliches Wetter mit Bergsicht. Das ist ja herrlich, traumhaft. Also, das ist schon prophetisch im Geist. Wir sehen weit in Jesu Namen. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, wer von euch ist denn heute zum allerersten Mal in einer Glory Live Veranstaltung? Darf ich mal kurz? Wow, so viele. Herzlich willkommen. Pass mal auf, ihr Ordner, mal ganz schnell. Ihr Ordner. Weil wir haben immer ein kleines Geschenk für alle die zum ersten Mal da sind. Also ich brauche jetzt mal ganz schnell die Ordner. Haltet mal noch mal kurz eure Hand ausgestreckt. Alle die zum allerersten Mal in einer Glory Live Veranstaltung sind, dann gibt's jetzt die Geschenke, okay? Also Hand so lang ausgestreckt halten, bis die Geschenke da sind. Okay, ich sehe noch einige. Auch hier weiter drüben. Ja, wir vergessen niemand. Wir müssen nur lang genug ausgestreckt halten. Das ist schon die erste Aktivierung, ja? Ja, haltet einfach die Hand ausgestreckt, während die Geschenke noch weiter verteilt werden. Ganz kurz die Frage, wer von euch kommt hier aus der Umgebung von Grüt, Wetzikon, hier vom Zürcher See? Wer kommt alles hier aus der Umgebung? Okay. Wer kommt alles von weiter her? Wow. Ja. Also, ich weiß ja nicht, was bei euch weiter her heißt, aber ich sag mal, weiter als 100 Kilometer? Ja, weiter als 100 Kilometer, okay. Wunderbar. Okay, die Ordner sagen gerade, sie haben noch nicht alle Geschenke verteilt. Wer hat noch kein Geschenk bekommen? Okay, wer ist zum ersten Mal da und hat noch kein Geschenk bekommen? Da sind hinten noch einige Hände. Okay, herzlich willkommen nochmal. Okay, super. Ja, wer von euch, hier auf der Seite sehe ich noch jemand, da drüben sehe ich noch jemand. Silvi, guck mal, hier auf der Seite ist auch noch jemand. Könnt ihr nochmal die Hand ausgestreckt halten? Genau, da vorne ist auch noch jemand. Okay, super. Okay, wer von euch heute ist von außerhalb der Schweiz? Wer ist von außerhalb der Schweiz? Okay, außer uns hier, ja, okay. Aber hier ist auch jemand. Okay, herzlich willkommen, super. Schön, okay, jetzt ansonsten seid ihr alle Schweizer. Kommt jemand außerhalb der Deutschschweiz? Von außerhalb der Deutschschweiz? Ja, super, wo kommst du her? Von Biel, ah ja, französische Schweiz, ja, da habe ich auch schon mal gepredigt in Biel. Vienne, ja, sehr schön, super. Okay, ist jemand aus der italienischen Schweiz auch da? Rätoromanische Schweiz? Ja, rätoromanisch, super. Ja, genau, Zellerina, da haben wir ein Glory House, ja, sehr schön, super. Okay, also, ganz kurz, weil es sind ja einige da, die zum allerersten Mal hier bei Glory Life sind. Das hier ist meine wunderbare Frau, Irina, steh mal kurz auf. Genau, sie wird heute an diesem Tag den Lobpreis leiten. Wir sind seit 31 Jahren glücklich verheiratet und wir haben vor 31 Jahren gestartet mit der Gründung von dem, was sich heute Glory Life nennt. Inzwischen ist es ein ganzes Netzwerk von Glory Life Zentren und von Glory Häusern auch, so an die 50 Glory Häuser inzwischen, auch einige in der Schweiz. Wir haben eine Glory Life Schule. Wer ist von euch alles in der Glory Life Schule? Die kann man ja online auch machen. Okay, super. Da werden wir noch ein bisschen Werbung machen an dem Tag heute. Kann man nur empfehlen. Glory Life Schule. Genau, haben wir momentan so gut 650 Schüler. Und ja, wir haben uns inzwischen so über den ganzen deutschsprachigen Raum ausgebreitet, aber wir sind auch international aktiv. In Frankreich sind wir öfters, auch in anderen Ländern, auch in Osteuropa. Und weltweit, USA, Israel, Afrika, wir haben auch einige Gemeinden in Afrika und so weiter. Also wir sind an verschiedenen Orten unterwegs und ja, wir glauben einfach, dass es in dieser Zeit entscheidend wichtig ist, dass die Christen den Lebensstil, für den Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist, dass wir ihn leben können, nämlich einen natürlich übernatürlichen Lebensstil, dass wir diesen Lebensstil tatsächlich beginnen zu leben. Amen. Deswegen seid ihr sicherlich hier, weil ihr das auch so seht. Ja, der Titel war ja eindeutig. Natürlich, übernatürlich. Ich glaube, wir glauben, dass es in dieser Zeit tatsächlich gar nicht mehr anders geht, als dass wir als Christen wirklich der Gottes übernatürliche Kraft, Herrlichkeit, seine Möglichkeiten in dieser Welt demonstrieren. Ja, Jesus hat mal vor, das ist jetzt glaube ich 13, 14 Jahre her, hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Georg, ich möchte, dass du die Realität meiner Auferstehung den Menschen demonstrierst durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Und damals habe ich zu Gott gesagt, Herr, warum hast du ausgerechnet mich für so einen Auftrag ausgesucht? Ich bin doch eher intellektuell von Haus aus. Ja, also ich habe mal Theologie studiert vor vielen Jahren und so weiter. Und ich bin doch eher so verstandesmäßig geprägt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, er hat gesagt, genau deshalb. Er hat gesagt, ich möchte dich, und nicht nur mich, sondern auch andere sicherlich, aber ich möchte dich zu einem Zeichen machen für den Weg, den ich den Leib Christi in dieser Zeit führen möchte, nämlich weg vom Vertrauen auf den eigenen Verstand und hin auf das Vertrauen oder zum Vertrauen in meine Möglichkeiten. Amen. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich bin bereit. Amen. Und seither sind wir auf einer Reise mit Gott. Seit etwa 15 Jahren, gut 15 Jahren, erleben wir wirklich permanent. Davor haben wir es auch erlebt, aber nicht so permanent. Aber seit 15 Jahren erleben wir permanent wirklich diese Dimension der Herrlichkeit Gottes in unseren Veranstaltungen, Diensten und so weiter. Wir erleben seine Zeichen und Wunder, seine kreative Kraft, seine heilende Kraft. Wir haben wirklich, das ist nicht übertrieben, Tausende von Heilungen, von kreativen Wundern, medizinisch unheilbaren Krankheiten, allen möglichen Dingen, die du dir nur vorstellen kannst, egal wie die Ärzte das nennen mögen. Wir haben erlebt, wie Gott es geheilt hat, weil Gott ist stärker als alles Natürliche. Amen. Er ist übernatürlich. Halleluja. Und durch ihn können auch wir dieses übernatürliche Leben leben. Und ein Startpunkt in das übernatürliche Leben Gottes ist tatsächlich Lobpreis. Amen. Lobpreis. Mit Lobpreis starten wir in diese Dimension der übernatürlichen Präsenz Gottes. Weil Psalm 22, Vers 3 sagt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Amen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, wenn wir Gott loben und preisen, dann beginnt sich seine Präsenz in unserer Mitte freizusetzen, weil er fühlt sich darin wohl. Wichtig dabei ist, dass wir ihn so loben und preisen, wie es das Wort Gottes sagt. Das heißt, nicht nur Lieder singen, ja, sondern Jesus hat gesagt, in Johannes 4, 24, er hat gesagt, die, die den Vater anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, was heißt es? Im Geist heißt außerhalb dessen, was du dich momentan im Natürlichen beschäftigt. Ganz egal, was das ist, ob das jetzt deine momentan vielleicht körperlichen Symptome sein mögen oder ob das deine momentanen Umstände sein mögen oder ob das irgendwas ist, was du momentan fühlst oder denkst oder was dir durch den Kopf geht. Wir müssen Gott loben und preisen jenseits dieser natürlichen, verstandesmäßigen Ebene. Amen. Das heißt, auf der Ebene des Geistes. Und wenn er sagt, wir müssen ihn in der Wahrheit anbeten, dann heißt es, es geht nicht, dass wir auf der einen Seite ihm irgendein gewaltiges Lobpreislied singen, aber auf der anderen Seite abgelenkt sind mit unseren Gedanken, sondern es heißt, dass wir wirklich mit unserem Geist, mit unserer Seele und mit unserem Körper hinter dem stehen, was wir singen. Ja. Deswegen lade ich dich auch gleich ein. Ich meine, wir haben ja hier vorne ein bisschen Fläche. Das heißt, du darfst auch nach vorne kommen und da hast du ein bisschen Möglichkeit auch zu tanzen und zu springen. Wir tun das dann gleich weg. Dann hast du ein bisschen Platz. Also, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Ihr dürft euch heute frei bewegen, hier im Raum, frei Gott anbeten, so wie das für euch richtig ist. Wie gesagt, die einen sind expressiver als andere, aber entscheidend ist, dass du Gott so anbetest, dass du mit deinem ganzen Herzen dahinter stehst, weil das ist in der Wahrheit. Ja? Und manchmal musst du deinem Körper nochmal so einen Push geben, wo du sagst, jawohl, ich bete jetzt Gott an, ich lasse mich jetzt nicht ablenken, ich gehe da voll rein. Ja, so wie David, der vor der Lade, vor der Herrlichkeit Gottes her, als er sie eingeholt hat nach Jerusalem, er wollte, dass die Herrlichkeit bei ihm Einzug hält. Und genau das ist das, was wir heute auch wollen. Ja, und da heißt es, er tanzte vor der Lade mit ganzer Kraft. Ja, das heißt, er war entschieden, hey, ich bringe die Herrlichkeit Gottes hier zu mir nach Jerusalem. Und genauso sind wir heute Morgen entschieden. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes hier heute erleben. Amen. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes hier im Raum. Wie viele von euch sind bereit, die Herrlichkeit Gottes zu erleben? Wie viele von euch wollen die Herrlichkeit Gottes hier im Raum erleben? Dann lass uns mal aufstehen zusammen und lass uns mal locker machen, ausrichten. Das Lobpreisteam kann jetzt nach vorne kommen. Ja, macht euch bereit. Wir tun hier das Teil da weg. Haben wir einen Ordner, der mir da kurz hilft? Ein Ordner? Wo sind die Ordner? Ja, genau, einfach zur Seite. Okay, Halleluja. So, und dann lass uns es einfach mal unsere Augen schließen und lass uns beten zusammen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen jetzt, Herr, für diesen Tag. Wir danken dir, Herr, für das, was du vorbereitet hast im Himmel für uns, Herr. Danke, Vater, dass der Download im Himmel bereits vorbereitet ist, Herr. Und wir müssen nur anzapfen, was du bereits vorbereitet hast für diesen Tag. Oh, streck mal deine Hände aus, also bewusst in diese Dimension der Herrlichkeit Gottes hinein. Ja, wir machen die Connection mit der Herrlichkeit Gottes. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass deine Herrlichkeit bereits hier ist, Herr, und dass sie sich kanalisieren will durch deine Söhne und durch deine Töchter heute Morgen hier. Wir danken dir, Herr, dass jeder Einzelne, der jetzt seinen Platz einnimmt, Herr, in dieser Herrlichkeit, Herr, in dieser Ausrichtung, in dieser Verbindung, Herr, Herr, dass jeder Einzelne wirklich durchflutet und durchströmt wird, Herr, von deiner Herrlichkeit gerade jetzt schon. Halleluja. Danke, dass es beginnt, Herr. Danke, dass es beginnt, Herr, dass wenn wir jetzt dich anbeten im Geist und in der Wahrheit, Herr, Herr, dass du diese Atmosphäre übernimmst hier, dass du den Raum übernimmst, dass du unsere Seelen übernimmst, dass du unsere Körper übernimmst, Herr. Oh, dass du im Geist zu uns sprichst heute Morgen hier. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. So, und jetzt kann ich dich nur ermutigen, geh einfach einen Schritt raus aus deiner Bequemlichkeitszone, raus aus allem, was vielleicht Menschen denken könnten oder Ängste oder was auch immer. Komm gern nach vorne, auch hier den Herrn zu loben und zu preisen. Ja, da ist Platz genug. Lasst uns einfach in Freiheit uns bewegen und Gott anbeten. Los geht's, in Jesu Namen. Halleluja. Ist jemand von denen, die hier vorne sind, oder ist es jemand am Platz, aber jemand, der beim Laufen, vielleicht nicht jetzt akut, aber immer wieder beim Laufen Schmerzen hat, und zwar deswegen, weil da eins oder beide Fußgewölbe nicht richtig ausgebildet sind. Eins oder beide Fußgewölbe sind nicht richtig ausgebildet, du hast immer wieder Schmerzen beim Laufen. Du, ja, komm her, pass auf, setz dich mal hier schnell auf den Stuhl, zieh mal schnell deine Schuhe aus. Halleluja. Kannst du es kurz halten? Rechts. Okay. Okay, gib's mir mal her. Hallo, oder was? Ach so, ne. Ja. Oh, Glattfüße. Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir, Herr, dass du der Herr, unser Arzt bist. Und ich danke dir für deine kreative Kraft, Herr. Herr, dass du gerade jetzt hier neue Fußgewölbe kreierst. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, neue Fußgewölbe kreieren. Jetzt, in Jesu Namen. Du sagtest, du hattest hier Blattfuß, ein Blattfuß. Blattfuß, weil guck mal, wie das Fußgewölbe jetzt da aussieht. Er spreizt zusammen, okay. Weil Blatt, dann wäre es hier, dann wäre hier. Okay, weil. Oder Gott hat jetzt schon was getan, weil es sieht überhaupt nicht blatt aus da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du diesen Fuß zu 100% in göttliche Ordnung bringst, jetzt in dem Namen von Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, preist den Herrn in Jesu Namen. Amen. Eins, zwei, drei, come on. Spring, lauf. Ja, mach mal, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, danke Jesus. Amen. Wie ist es? Halleluja. Ja? Deswegen darfst du nicht springen, weil du hier Wirbel. Okay, aber wie ist es jetzt? Ist gut. Halleluja, danke Jesus. Amen. Preist den Herrn. Und jetzt beten wir noch für diese Vorwölbungen in Jesu Namen. Auch diese Wirbelsäule. Oh, dass in die Ordnung Gottes kommt. Vollständig. Jesus. Hey, ja. Danke, Jesus. Halleluja. Komm hoch. Oh, Jesus. Oh, hoppala. Wie fühlt sich das an? Ja? Wie? Ist gut. Du bist überwältigt. Sag, du bist überwältigt. Halleluja. Preist den Herrn. Sind noch irgendwelche Schmerzen? Keine Schmerzen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Dann lass dich weiter überwältigen von der Gegenwart Gottes. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, gib mir immer die Ehre. Oh, danke. Danke, Jesus. Sagen danke. Danke, Jesus. Oh, wir sagen danke, danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, da ist Freisetzung. Da ist gerade Freisetzung auch für Bewegungseinschränkung. Wer ist hier und du konntest deinen Arm nicht richtig heben? Da ist hier eine Frozen Shoulder oder sowas. Du konntest deinen Arm nicht richtig heben? Ja, bei dir da hinten? Konntest deinen Arm nicht richtig im Komm mal nach vorne. Ihr anderen, ihr dürft einfach auch aufstehen, aber für ihn da hinten, weil ihr möchtet demonstrieren. Aber komm du nach vorne schnell da hinten, genau. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ihr könnt es mitnehmen, aber ich hatte ihn. Halleluja, komm her. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Welchen Arm konntest du nicht heben? Okay. Was ist das? Haare waschen ist schwierig. Woran liegt das? Ist da eine Entzündung oder wie lange hast du das? Okay, wie lange hast du das schon? 10 Jahre schon. Und du kannst also deine Arme nicht richtig hochheben? Okay, pass auf. In Jesu Namen danke ich dir jetzt, Vater, Herr, dass du alles, was hier an Verschleiß und an Abnutzung passiert ist, Herr, dass du es jetzt im Raum des Geistes in der Zeit zurücknimmst, Herr. Und dass diese Arme in den Zustand zurückkommen, in dem sie vor 10 Jahren waren, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Oh. Pass auf, ich zähle jetzt gleich bis 3. Und wenn ich bis 3 gezählt habe, über 10 Jahre Abnutzung und 10 Jahre hinter dir. Und streck's einfach deine Arme aus, so weit du es kannst, in Jesu Namen, okay? Halleluja. Danke, Vater, dass jetzt diese 10 Jahre abfallen und in dem Namen Jesu Christi sage ich jetzt 1, 2 und 3. Yay! Halleluja! Und wieder runter. Und nochmal hoch. Halleluja. Jetzt lass mal ganz lang hoch. Ja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Yes, Lord! Jesus! Halleluja! Preist den Herrn. Okay? Keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Und jeder von euch hier im Raum, der irgendwo Bewegungseinschränkungen hat in seinem Körper, leg einfach mal deine Hand auf die Stelle. Leg einfach die Hand auf die Stelle. Leg die Hand auf die Stelle. Wenn es im Nacken ist, leg es auf den Nacken. Wenn es am Knie ist, leg es aufs Knie. Wenn es in der Schulter ist, leg es auf die Schulter. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, für deine Kraft jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wirken. Oh, in Jesu Namen. Oh, jetzt pass auf. Die Kraft Gottes geht rein. Schau auf Jesus. Er ist dein Arzt, er ist dein Heiler. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass die Kraft Gottes rein. In Jesu Namen. In Jesu Namen, wo du bist. Jetzt hinein. Und 1, 2. Und wenn ich 3 sage, tust du das, was du vorher nicht tun konntest oder nicht ohne Schmerzen tun konntest. In Jesu Namen. Und gelöst. 3. Jetzt. Okay. Tu das. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wer von euch hat jetzt gemerkt, du hattest vorher Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen, wenn du dich bewegt hast, und jetzt ist es weg oder zumindest 80% zurückgegangen, ist deutlich zurückgegangen. Wink einfach mal mit der Hand, sodass ich sehen kann. Wow, so viel überall. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Er ist unser Heiler und er ist schon hier. Er ist schon hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ihr dürft wieder Platz nehmen. Halleluja. Oh, oh. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen, ihr Lieben. Gottes Gegenwart ist hier. Nochmal herzlich willkommen zu diesem Tag. Natürlich, übernatürlich. Gott ist schon übernatürlich hier. Das ist das, was für ihn natürlich ist. Preist den Herrn. Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich starte zu lehren, auch ganz kurz nochmal folgende Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat alles für die Mittagspause selber was zu essen mitgebracht, sodass du hier im Umfeld bleiben kannst, okay? Wer von euch muss in der Mittagspause irgendwo hinfahren, um was zu essen zu kriegen? Okay, es sind ein paar wenige. Okay, weil dann weiß ich ungefähr, wie lange wir die Mittagspause ansetzen müssen. Es gibt ja Restaurants nicht weit entfernt. Ja. Es gibt ja Restaurants nicht weit entfernt, aber wer von euch wird alles in ein Restaurant gehen? Darf ich nur mal sehen, wer wird in ein Restaurant gehen? Okay, sind ein paar. Ja, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Halleluja. Sag mal nochmal zu meinem Nachbarn. Natürlich, übernatürlich. Natürlich, übernatürlich. Weißt du? Seit 2000 Jahren betet die Kirche Jesu Christi das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Wer von euch kennt das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat? Okay, ja, hoffe ich doch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Das beten wir seit 2000 Jahren. Es ist an der Zeit, dass wir glauben, dass Gott unser Gebet erhört. Amen. Halleluja. Es ist an der Zeit, dass wir glauben als Leib Christi, dass Gott dieses Gebet erhört hat und immer wieder neu erhört, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, so wie er im Himmel geschieht, so auch hier auf der Erde. Das heißt, dass das, was im Himmel normal ist, dass es auch auf der Erde immer mehr normal wird. Das, was im Himmel natürlich ist, dass es auch auf der Erde natürlich wird. Auch wenn die Erde sagt, das ist übernatürlich. Übernatürlich heißt nichts anderes als einfach über dem Natürlichen. Wie es das Wort schon sagt. Das heißt einfach, das ist nicht, weißt du, das ist nicht, manchmal sagen wir so, übersinnlich kann man auch sagen. Das ist auch ein gutes Wort, weil das heißt über den Sinnen. Das heißt, über dem, was du mit deinen Sinnen, mit deinen fünf natürlichen Sinnen hier auf der Erde wahrnehmen kannst. Ja, und Jesus betet, dass das Reich Gottes, das eben nicht mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmbar ist, dass es in diese Dimension unserer Sinne hineinkommt. Denn diese Erde ist die Dimension der Sinne. Diese Erde ist die Dimension des Natürlichen. Alles, was du hier wahrnimmst mit deinen irdischen Sinnen, ist natürlicher Art. Aber Jesus betet, dass das Reich Gottes kommen soll, so wie es in dieser Dimension des Übernatürlichen, nämlich da, wo Gott ist, wo Jesus ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist, dass es so, wie es in dieser Dimension real ist, dass es so auch hier auf der Erde, das heißt in der Dimension der Sinne des Natürlichen, also real wird. Amen. Und jetzt rat mal, wen Gott gebrauchen möchte, damit es geschieht. Freiwillige vor. Ja, er möchte uns gebrauchen. Wer sind die Schlüsselpersonen dafür, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden? Wer sind die Schlüsselpersonen? Ja, du kannst dich schon mal melden. Amen. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast in deinem Herzen und in deinem Leben, dann sagt der Apostel Johannes in Johannes 1, Vers 12, all denen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, die Vollmacht also, als Kinder Gottes zu leben. Das heißt, denen, die Jesus aufgenommen haben, wer hier hat alles schon Jesus aufgenommen? Wenn du noch nicht aufgenommen hast, ist heute deine Gelegenheit. Aber wenn du ihn aufgenommen hast, dann hat er dir damit die volle Macht gegeben, als ein Kind Gottes hier auf der Erde zu leben. Was heißt es? Als ein Kind Gottes. Das ist einer, der hier auf der Erde in Verbindung ist mit Gott. Amen. Das ist einer, der so wie Jesus hier in dieser Welt ist. Weil von Jesus heißt es in Johannes 4, Vers 14 ist es, 3, Vers 14 müsste es, glaube ich, sein. Oder 3, Vers 13, ich schaue mal gerade nach. Johannes, das ist das Kapitel, wo es um die neue Geburt geht, ja, wo Jesus zu Nikodemus spricht über die neue Geburt. Und da sagt er, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Mit anderen Worten, Jesus ging hier über diese Erde und sagte, hey, ich, der Sohn Gottes und der Sohn des Menschen, ich bin hier auf der Erde und zugleich bin ich im Himmel. Amen. Er sagt, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Er sagt nicht, der Sohn des Menschen, der im Himmel war oder der Sohn des Menschen, der wieder in den Himmel gehen wird. Das hätte er auch sagen können, während er hier auf der Erde ist. Sondern er war hier auf der Erde und hat trotzdem gesagt, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das heißt, wo war Jesus zu Hause, während er hier auf dieser Erde lief? Im Himmel. Man könnte auch so sagen, er war gleichzeitig hier auf der Erde, ich sage immer so, mit beiden Beinen auf der Erde als Christ, aber gleichzeitig war er in seinem Geist, seiner Verbindung zu Gott nach, war er im Himmel. Er war ein Sohn Gottes. Er war der erstgeborene Sohn Gottes. Das verwechseln wir oft. Wir denken oft, ja gut, Jesus war der Sohn Gottes und wir, naja, weiß man nicht so genau, was wir jetzt letztendlich sind. Aber weißt du, das Wort Gottes ist das sehr klar. Römer 8, Vers 28, da heißt es, er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und Schwestern. Ja, wenn die Bibel von Söhnen spricht, das muss ich auch sagen, dann ist es keine Diskriminierung gegenüber Frauen, sondern wir sind alle Söhne in Christus. Amen. Mann oder Frau, das ist egal. Wir sind auch alle die Braut Christi, egal ob Mann oder Frau. Es ist nicht eine Frage des Geschlechtes, sondern es ist eine Frage des Geistes. Wenn du Jesus in dir hast, dann bist du ein Sohn Gottes. Wenn es dir hilft, kannst du dich auch Tochter Gottes nennen. Ist egal, aber es kommt aufs Gleiche raus. Du hast diese Identität, die verankert ist oben. Amen. Du bist nicht mehr verwurzelt, nur hier auf der Erde, ja, deinem Natürlichen nach. Du wurdest geboren von einer natürlichen Mutter. Du wurdest gezeugt durch einen natürlichen Vater. So bist du ein natürlicher Mensch hier auf der Erde. Auch Jesus war ein natürlicher Mensch hier auf der Erde. Aber gleichzeitig bist du im Geist durch die neue Geburt jemand, der versetzt ist, Epheser 2, Vers 6, versetzt an himmlische Orte. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass der Himmel kommt auf diese Erde durch Söhne und Töchter Gottes, die, weil sie Söhne und Töchter Gottes sind, wie eine Brücke sind zwischen Himmel und Erde. Warum bist du eine Brücke zwischen Himmel und Erde? Ganz einfach, weil du gleichzeitig in beiden Dimensionen bist. So wie Jesus. Du bist oben und du bist hier. Das Gute ist ja, dass du hier bist, weil die Sache ist die, wenn du jetzt, wir können auch alle jetzt gleich zum Herrn gehen, wenn wir uns bekehrt haben, können wir sagen, okay, jetzt haben wir Jesus, also ab in die Ewigkeit. Aber weißt du, Gott hat einen Plan und er möchte durch dich noch etwas hier auf der Erde bewirken. Also das ist der einzige Grund, warum du noch hier bist. Paulus hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, ich habe Lust in den Himmel zu gehen und beim Herrn zu sein, aber das geht noch nicht, weil ich habe noch einen Auftrag hier. Ich muss noch etwas von dem Himmel, in dem ich schon zu Hause bin, ich muss noch etwas davon hier auf der Erde sichtbar machen. Und ich sage dir, das gilt für dich, das gilt für jeden Sohn Gottes. Du bist hier, weil du noch etwas sichtbar machen musst vom Himmel hier auf der Erde. Sein Reich muss noch etwas mehr kommen, sein Wille muss noch etwas mehr geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, durch dich. Schau mal deinem Nachbarn tief in die Augen und sag zu ihm, wie im Himmel, so auf Erden, durch dich. Wie im Himmel, so auf Erden, durch dich. Und deswegen, damit es geschehen kann, ist das erste, entscheidend Wichtige, ist, dass du erkennst, durch Offenbarung erkennst, wer du bist als ein Sohn Gottes. Ich habe gesagt, du bist eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Warum bist du eine Brücke zwischen Himmel und Erde? Weil du gleichzeitig im Himmel bist und weil du gleichzeitig hier auf der Erde bist. Man könnte noch weitere Gründe anführen, warum du eine Brücke bist zwischen Himmel und Erde. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Wo es heißt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Eine andere Übersetzung sagt, wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Dann ist er bereits ein Teil der zukünftigen neuen Schöpfung, die Gott eines Tages schaffen wird. Amen. Eines Tages, sind wir uns da einig, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde nochmal schaffen. Sagt die Bibel, Offenbarung 21, 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Alte war vergangen. Eines Tages wird diese ganze Welt nochmal neu geschaffen. Das heißt nicht, dass sie nachher völlig anders aussieht, aber sie wird einfach nochmal eine Stufe himmlischer sein, als sie jetzt schon ist. Amen. Der Teufel wird keine Macht mehr haben in dieser neuen Schöpfung. Völlig rausgezogen. Damit ist alles, was irgendwie Tod, Verfall, Dunkelheit noch hier in dieser Welt ist, rausgenommen. Stell dir mal vor, das ist eine Welt, die leuchtet, die strahlt. Ich habe das mal gesehen, ich war mal im Urlaub, wir sind öfters mal im Urlaub in Südfrankreich und da lag ich am Strand und da war so ein Moment, wo ich dachte, wow, ist das schön hier, dieser knallig blaue Himmel, dieser weiße Sand, dieses blaue Meer, so wunderschön. Und im nächsten Moment hat Gott mich wie in einem Flash in eine andere Dimension genommen und ich sah plötzlich eine himmlische Landschaft. Und ich sah die Farben und ich sah die Intensität und ich sah, wow, das ist ja, das kann man gar nicht beschreiben, das war eine andere Ebene, es war so intensiv und das war so vielleicht für ein, zwei Minuten hat er das so gezeigt, war ich im Geist und habe einfach diese neue Schöpfung gesehen. Und als ich zurückkam und wieder das wahrgenommen habe, was um mich herum war, dachte ich, ist ja eigentlich gar nichts Besonderes, als im Vergleich zu dem, was der Himmel ist. Ja, da kannst du dir manchmal, da kann dir das Schönste hier auf der Erde nicht mehr besonders vorkommen, weil so herrlich ist diese neue Schöpfung, so herrlich ist der Himmel, wenn einfach alles Dunkle rausgezogen ist, wenn alles, was, ja, weißt du, das war so eine Intensität der Farben, das Farben, wie du sie hier auf der Erde gar nicht, wie es die gar nicht gibt. Weißt du, stell dir den blauesten, strahlendsten Himmel an der Côte d'Azur vor, ja, dann ist das Blau im Himmel ist nochmal 10-mal so intensiv. Ja, das ist unvorstellbar. Amen. Und ja, das ist so wunderschön, dass du sagen könntest, ja, am besten gleich ab in den Himmel und gar nicht mehr hier runter auf die Erde. Aber wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits in diese neue Schöpfung. Das heißt, du bist schon da, aber du hast diesen Auftrag, jetzt die Brücke zu sein von der neuen, von der alten Schöpfung, also von den Menschen um dich herum, hinein in die neue Schöpfung. Amen. Du gehörst bereits zu dieser neuen Schöpfung und als solche wirst du zum Kanal für diese neue Schöpfung hier auf der Erde durch den Heiligen Geist. Amen. Dieses Wort einfach, das da steht, ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal gehört haben, aber das ist einfach so wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Wort ist, da steht, die neue für neu, bei neue Schöpfung, kainos im Griechischen. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine kainos-Schöpfung. Dann heißt es so viel, weil im Griechischen gibt es verschiedene Worte für neu. Ja? Da gibt es das Wort neos zum Beispiel auch für neu. Neos heißt so viel wie einfach, ich habe ein neues Auto gekauft zum Beispiel. Ja? Das ist entweder fabrikneu oder es kann aber auch Gebrauch gekauft sein, aber für mich ist es mein neues Auto, ja. Ich habe ein neues Auto, das ist ein Neos-Auto. Aber Kainos, das ist das, was hier steht, eine Kainos-Schöpfung, ist nochmal etwas anderes. Das heißt so viel wie etwas, was noch gar nie da gewesen ist. Also was es vorher nicht gab. Das heißt, ein Kainos-Auto zum Beispiel wäre wirklich der Prototyp eines neuen Modells. Der erste Prototyp eines neuen Modells, das ist Kainos. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Etwas, in dem Fall, wenn es ums Auto geht, etwas, was noch kein anderer vorher gesehen hat, gefahren hat, entwickelt hat, was noch nie da gewesen ist. Und genau das sagt die Bibel, bist du als neue Schöpfung, du bist etwas, deinem Wesen nach, deiner Substanz nach, dessen, was Christus in dir bewirkt hat nach, bist du etwas, was noch nie da gewesen ist in dieser Welt, was bisher nicht bekannt war, nicht erwartet wird von dieser Welt, neuartig ist, ungewöhnlich, das sind alles die Definitionen des Lexikons von Kainos, ja, neuartig, ungewöhnlich, fremd, unerwartet, mit dem Beigeschmack des unerhörten Wunderbaren. Und es enthält, dass der Begriff enthält, dass das beschriebene Neue dem Alten überlegen ist. Das heißt, es ist auch nicht einfach nur ein neuer Prototyp von einem neuen Auto, wo du sagst, na, ist er jetzt besser als das alte Modell oder ist er vielleicht in manchen Sachen verschlimmbessert worden. Das gibt's ja manchmal, ja. Was weiß ich, mehr Elektronik zum Beispiel im Auto heißt ja nicht unbedingt, dass es wirklich ein besseres Auto ist nachher. Manche können da ein Lied davon singen. Also manchmal im Natürlichen werden manchmal Sachen verschlimmbessert, ja. Das heißt, sie werden gar nicht wirklich besser. Aber dieses Wort Kainos bedeutet, es ist dem Alten überlegen. Das heißt, du, deinem neuen Sein nach in Christus als neue Schöpfung, deiner Identität nach, trägst in dir eine Substanz, die all dem, was in dieser alten Schöpfung eine Rolle spielt und Macht hat und Einfluss hat, bei weitem überlegen ist. Halleluja, ihr Lieben, das müssen wir als Christen verinnerlichen, verstehst du? Die Minderwertigkeit muss raus. Amen, die Minderwertigkeit. Weißt du, dieses, wer bin ich schon? Ja, okay, ein Sünder aus Gnade errettet. Ja, du warst ein Sünder, aber jetzt bist du aus Gnade errettet. Also was bist du jetzt? Kein Sünder mehr. Amen. Die Bibel sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Halleluja. Das heißt, du bist neu. Du bist Kainos. Der alte Toni oder die alte Stefanie oder die alte Karin, das waren Sünder. Amen. Der alte Georg übrigens auch, ne? Nicht, dass du denkst, dass der besser war. Das waren Sünder, aber der Neue in Christus ist nicht mehr Sünder, sondern er ist demjenigen, der noch in der Natur der Sünde ist, bei weitem überlegen. Die Bibel sagt 2. Petrus 1, Vers 4, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das heißt, jetzt hast du nicht mehr die Natur dieser Welt, nicht mehr die Natur Adams. Deswegen bist du auch kein Sünder mehr, sondern du hast die Natur Gottes. Ewiges Leben ist die Natur Gottes. Das müssen wir verstehen. Du kannst nicht ewiges Leben haben und nicht die Natur Gottes. Du sagst, ja, aber das spüre ich nicht, das fühle ich nicht. Wo ist das? Wo kann ich sehen? Ich bin gar nicht, meine Farbe hat sich nicht geändert, als ich mich bekehrt habe. Ich bin nicht plötzlich grün im Gesicht geworden. Glücklicherweise. Weißt du, ne? Ja, weißt du, die Wahrheit ist ja, wenn du so willst, für diese Welt, für die Dimension dieser Welt, sind Söhne und Töchter Gottes tatsächlich Außerirdische. Ja? Du bist ein Außerirdischer. Du hast hier so zwei Antennen. Ja, diese Antennen gehen direkt in die Herrlichkeit Gottes hinein. Amen. Direkt verbunden mit dem Himmel. Und ob im Geist die Engel dich vielleicht als grün sehen sogar, so grüne Männchen und grüne Weibchen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, du bist, was dieses alte Leben angeht, ein Außerirdischer. Warum haben die Menschen hier auf dieser Welt so oft Angst vor Außerirdischen? Natürlich, ja. Ich meine, es gibt ja ganze Zweige, die ständig nach UFOs suchen und denken, oh, die Außerirdischen sind da und war dieser Angriff jetzt wieder von Außerirdischen und sonst was. Es gibt ja eine ganze gläubigen Gemeinde, die an Außerirdische glauben. Warum fürchten sie sich vor Außerirdischen? Weil sie innerlich denken, es ist immer damit verbunden, dass diese Außerirdischen technologisch, vielleicht auch intelligenzmäßig, in jeder Hinsicht dieser Menschheit überlegen sein könnten. Man muss ja Außerirdische nicht fürchten, wenn sie, was weiß ich, noch im Urwald leben und machen und mit Keulen rumrennen. Aber irgendwie verbindet man mit diesen Außerirdischen immer irgendwelche hochentwickelten Wesen. Deswegen fürchtet man sie. Weil sie denken, die haben bessere Waffen, die haben was weiß ich was. Also ich glaube, dass diese ganze, ich sag mal, dieser ganze außerirdischen Kult in der Welt jetzt, ja, was weiß ich, Erich von Däniken oder keine Ahnung, wie sie da alle heißen, ja, dass dieser ganze Kult ist nichts anderes als eine Kopie dessen, was im Geist tatsächlich Realität ist. Weil ihr Lieben, seit 2000 Jahren sind die Außerirdischen schon unter uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn ich mir dich so anschaue, glaube ich wirklich, sie sind schon unter uns. Halleluja. Ja, es ist so. Weißt du, ich glaube, ich wollte es gar nicht sagen jetzt, aber persönlich, ich glaube wirklich, dass diese ganzen UFO-Forscher etwas unbewusst, die meisten sind ja nicht gläubig, weil die Bibel ja was anderes sagt, aber ich glaube, dass sie was im Geist aufgefangen haben von dieser geistlichen Realität. Die Außerirdischen sind unter uns. Das ist interessant, vor Christus hatten nie irgendwelche Leute Angst vor Außerirdischen. Oder? Kannst du irgendwo im alten Rom oder im alten Griechenland irgendwas lesen von Angst vor Außerirdischen? Nein. Erst in modernerer Zeit ist diese Angst vor den Außerirdischen gekommen. Ja, weil zunehmend Außerirdische in unserer Mitte sind. Weil diese Welt zunehmend unterwandert wird von Außerirdischen. Da ist eine Bewegung von Außerirdischen im Gang in dieser Welt. Eine multiplikative Bewegung. Söhne und Töchter Gottes, die sich multiplizieren und immer mehr werden und die den Himmel hier auf die Erde tragen. Halleluja! Die das, was nicht sichtbar ist, ins Sichtbare holen. Und die tatsächlich dieser natürlichen Zivilisation überlegen sind. Amen. Darüber werden wir heute noch einiges reden, was das bedeutet. Ja. Dass wir dieser Zivilisation, also dieser natürlichen Schöpfung, dieser natürlichen Welt in Christus überlegen sind. Und zwar genau so überlegen. Weißt, willst du wissen, wie genau du überlegen bist über diese natürliche Zivilisation? Genauso überlegen wie Jesus selber. Amen. Weil 1. Johannes 4, Vers 17 heißt es, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und ich meine, du musst nur die Evangelien lesen, um zu verstehen, dass Jesus offensichtlich dieser Welt in vielerlei Hinsicht überlegen war. Ich meine, okay, nimm all die Beispiele, was weiß ich, Brote vermehren, Wein in Wasser verwandeln, auf dem Wasser gehen, ja, dem Sturm befehlen, plötzlich das Boot in einer Sekunde ist es an Land, gerade ist noch mitten im Sturm, mitten auf dem See, dann ist es an Land. Ich meine, Gold aus dem Maul des Fisches und so weiter. Der Mann war dieser Welt überlegen, ganz offensichtlich. In jeglicher Hinsicht. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Also, du musst verstehen, wer du bist. Du musst verstehen, wo du bist. Wo bist du? Da, wo Jesus ist. Wo ist er? An himmlischen Orten. Zur Rechten Gottes. Da ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, oder ihr aber seid mit Christus auferweckt, oder er hat euch mit Christus auferweckt und mitversetzt an himmlische Orte. Amen. Epheser 2, Vers 6. Ja, Johannes 17, 24 betet Jesus, bevor er das Erlösungswerk vollbracht hat, unmittelbar davor, sagt der Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich bin. Ja, wo bist du? Wer bist du? Du bist ein Außerirdischer. Wo sind die Außerirdischen? Oben. Höher. Amen. Halleluja. Wo bist du? An himmlischen Orten. Amen. Da, wo Jesus ist. Ja. Genau in derselben Dimension. Ich sage es immer gerne so, wenn du das volle Evangelium definieren willst, ja, also das vollbrachte, das stellvertretende, so musst du sagen, das stellvertretend vollbrachte Erlösungswerk von Jesus Christus bedeutet, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit des Vaters war, also oben war, dass er zu einem Sohn des Menschen wurde. Er hat sich ja einen Menschensohn genannt, als ich über diese Erde ging. Er wurde zu einem Sohn des Menschen außerhalb der Herrlichkeit des Vaters. Am Kreuz hat er seine Herrlichkeit völlig aufgegeben, damit wir, die wir Söhne oder Töchter der Menschen waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, wir waren alle außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, Paulus sagt, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst, aber damit wir, die wir Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit des Vaters würden, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Amen. Mit anderen Worten, das stellvertretend vollbrachte Werk von Jesus Christus bedeutet einen Austausch. Er hat die Herrlichkeit aufgegeben, damit wir die Herrlichkeit empfangen. Er ist runtergekommen, damit wir hochgehen. Ja, Dr. Kenyon, dessen Bücher ich sehr empfehlen kann, der ist schon vor über 70 Jahren gestorben, aber war wirklich einer, der sein Leben lang über dem Evangelium meditiert hat. Und er sagt folgenden Satz, den ich sehr gut finde, pass auf, ich habe ihn hier notiert, damit ich ihn richtig zitiere. Der sagt, wenn wir die Tatsache seiner Stellvertretung, also der Stellvertretung von Jesus gebrauchen, wie wir eine Brücke oder einen Fahrstuhl gebrauchen, und das finde ich genial, vor allen Dingen Fahrstuhl, wie wir einen Fahrstuhl gebrauchen, dann wird das Wort Wirklichkeit. Das Wort des Evangeliums, davon spricht er. Also was sagt er? Er sagt, was machst du, wenn du in einen Fahrstuhl einsteigst, also sich im EG, und du willst in den dritten Stock, was machst du? Drückst einen Knopf, sagst nach oben, okay? Was passiert dann? Kommst du nach oben. Das heißt, gerade warst du noch unten, jetzt bist du oben. So, wenn wir die Tatsache seiner Stellvertretung genauso gebrauchen, das heißt, was heißt die Tatsache seiner Stellvertretung? Jesus starb stellvertretend für uns. Jesus ist stellvertretend für uns auferstanden. Jesus ist stellvertretend in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Wenn er das alles stellvertretend gemacht hat, ganz runter und ganz hoch, und er hat es stellvertretend gemacht und du gebrauchst diese Tatsache wie einen Aufzug, dann heißt es, mit anderen Worten, du drückst den Knopf in die Herrlichkeit. Amen. Du drückst den Knopf und im nächsten Moment bist du da. Weil er hat es stellvertretend für dich gemacht. Du glaubst es, das Drücken des Knopfes ist nichts anderes als das Glauben. Du glaubst einfach das Evangelium. Ja? Du musst nicht im Sichtbaren irgendeinen Knopf drücken, nicht, dass du was falsch verstehst. Sondern du glaubst dieser Tatsache, du glaubst dieser Stellvertretung und in dem Moment sagst du, wow, ich bin ja schon da. Wow, ich bin ja schon in der Herrlichkeit Gottes. Ja, ich bin hier in Grüt, in diesem Ort hier auf der Erde. Habe ich es falsch ausgesprochen? Nein? Okay. Mach's gut, ja. Okay. Ich übe noch. Also ich bin hier auf der Erde, aber wow, ich erkenne, durch die Stellvertretung von Jesus Christus bin ich gleichzeitig im Himmel. Das heißt, ich bin verbunden mit den Möglichkeiten Gottes. Ich bin verbunden mit der neuen Schöpfung. Ich bin verbunden mit seiner Liebe. Ich bin verbunden mit seiner Freude. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja, ich bin damit verbunden. Ich bin verbunden mit seiner Kraft. Ich bin verbunden mit seinen Möglichkeiten. Ich bin verbunden mit seinen Fähigkeiten. Ich bin einfach verbunden mit dem Himmel, obwohl ich hier auf der Erde bin. Wie ein Aufzug. Das Evangelium ist wie ein Aufzug. Immer wenn du dich wieder neu entscheidest, das Evangelium zu glauben, wirklich das Evangelium zu glauben. Weißt du, das Evangelium ist mehr als nur, okay, Vergebung deiner Sünden. Das ist ein Teil und es ist wichtig. Aber weißt du, es ist mehr. Das Evangelium ist ein Aufzug. Das heißt, wenn du es wirklich glaubst, dann bist du woanders. Amen. Dann bist du in einer anderen Dimension. Dann bist du natürlich übernatürlich. Dann ist es normal. Dann ist es selbstverständlich. Dann ist das natürlich. Das Übernatürliche ist für dich natürlich. Okay, ich lese dazu noch eine wunderbare Stelle vor, eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, nämlich Römer 8, Vers 28 bis 30. Der ganze Römer 8 ist super, kannst du wirklich meditieren, studieren, das ist wunderbar. Aber Römer 8, 8 oder 29, sorry, nicht 28, brauchen wir da jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber 29, da heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Wie bist du? Wer bist du? Du bist, wie er ist in dieser Welt. Du bist seinem Bilde gleich bestimmt. Du bist bestimmt, seinem Bilde gleichförmig zu sein. Nämlich, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das hatten wir schon. Und dann heißt es, die er aber, das ist jetzt Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Deswegen bist du kein Sünder mehr, weil er hat dich gerechtfertigt. Und jetzt kommt's. Die er aber gerechtfertigt hat, jetzt kommt der Aufzug. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Das heißt, als Jesus auf dem Berg der Verklärung offenbar wurde, als der verherrlichte Christus, ja, Mose, Elia um sie herum, die Wolke und so weiter, Petrus war völlig aus dem Häuschen, sagt, lass uns Hütten bauen und so weiter. Ja. Es war einfach eine Offenbarung. Wow. Und er sagt später noch in einem seiner Briefe, schreibt Petrus noch darüber, dass sie Zeugen waren von seiner Verherrlichung auf dem Berg. Wir waren mit ihm auf dem Berg. Aber weißt du, als Jesus auf dem Berg war und verherrlicht wurde, da war er auch in dieser Eigenschaft des Verherrlichten ein Prototyp für uns. Das heißt, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wie von euch würden zustimmen, dass Jesus jetzt wieder verherrlicht ist? Amen. Ja, Johannes hat ihn gesehen später, Offenbarung 1, er hat ihn gesehen, wie er jetzt ist. Ja, das war nicht mehr der Schmerzensmann, nicht mehr der Geknechtete oder Geschlagene am Kreuz und so weiter, sondern er hat ihn gesehen mit Augen wie Feuerflammen. Er hat ihn gesehen, sein Antlitz leuchtend wie die Sonne in ihrer Kraft, seine Füße wie glänzendes Erz, seine Haare wie weiße Wolle, ein scharfes Schwert aus seinem Mund heraus und so weiter. Er hat ihn gesehen, verherrlicht. Und er sagt ihn, und dieser selbe Johannes, der ihn gesehen hat, als verherrlicht. Und das ist auch interessant, derselbe Johannes, deswegen gibt es da keine Missverständnisse. Derselbe Johannes, der ihn verherrlicht gesehen hat, dass er jetzt verherrlicht ist, das hat er damit gesehen, sagt in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Er sagt nicht, so wie er war, so sind wir in dieser Welt. Sondern er sagt, so wie er jetzt ist, so sind wir in dieser Welt. Nicht so, wie er war, wir sind nicht so, wie er am Kreuz war, jetzt in dieser Welt, sondern wir sind jetzt so, wie er ist in dieser Welt, das heißt verherrlicht. Und so müssen wir uns sehen. Amen. Und weißt du, daran, wie du dich siehst, entscheidet sich extrem viel, was du hier in dieser Welt einbringen kannst von dieser Herrlichkeit Gottes. Also viele Christen, auch von ihrer ganzen Prägung und Lehre her, wollen gerne, oder was heißt gerne, aber sie denken, dass es so sein muss, sie denken einfach, alles, was mit der Herrlichkeit Gottes zu tun hat, das ist irgendwann mal dann, wenn Gott diesen neuen Himmel und diese neue Erde schafft, ja, dann kommt die Herrlichkeit Gottes hier in diese Erde rein. Ja. Sie reden von der Herrlichkeit Gottes immer als von was Zukünftigem. Wenn jemand stirbt hier auf der Erde, dann schreiben sie in die Todesanzeige rein und sagen, jetzt ist er in der Herrlichkeit. Und ich sage immer so, wenn er nicht auch schon vorher in der Herrlichkeit war, dann ist die Frage, ob er jetzt in der Herrlichkeit ist. Weil wenn er Jesus in seinem Herzen hat, er hier auf der Erde, und das ist die Voraussetzung dafür, dass er dann, wenn er stirbt, auch wirklich in der Herrlichkeit ist. Wenn er Jesus hatte hier auf der Erde, dann hatte er die Herrlichkeit in sich und dann war er mit Christus ja schon versetzt an himmlische Orte. Das heißt, er war schon in der Herrlichkeit. Ich meine, was du sagen kannst, ist, du kannst sagen, wenn jemand zum Herrn geht, kannst du sagen, jetzt schaut er ungetrübt die Herrlichkeit Gottes von mir aus. Das kannst du sagen, ja. Es gibt da schon nochmal Dimensionen, ja. Hier bist du in der Erde noch manchmal eben durch die fünf Sinne noch manchmal getrübt, habe ich vorher gesagt. Der Unterschied zwischen der Schönheit der Natur hier auf der Erde und im Himmel ist schon nochmal ein Unterschied. Das heißt, wenn du eines Tages hier diese Erde verlässt, dann bist du in der ungetrübten Herrlichkeit. Aber wenn du nicht vorher auch schon in der Herrlichkeit warst, versetzt an himmlische Orte, dann ist die Frage, ob du nach deinem Tod in der Herrlichkeit Gottes bist. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht etwas für Christen, nicht etwas, was zukünftig ist, sondern die Herrlichkeit Gottes ist etwas, was Jesus gebracht hat, als er hier auf diese Erde kam, vor 2000 Jahren. Das ganze Alte Testament hat davon prophezeit und davon gesprochen, aber seit 2000 Jahren ist es Realität. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe gekommen. Das hat Mose nicht gesagt. Obwohl er die Herrlichkeit gesehen hat auf dem Berg, aber er hat nicht gesagt, es ist zum Greifen nahe, sondern er hat gesagt, passt auf, bleibt ein bisschen weg vom Berg. Zu gefährlich. Ja, weil das Erlösungswerk war nicht vollbracht, das war eine gefährliche Sache. Aber jetzt kam Jesus und sagt, das Herrlichkeit Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, es hindert dich nichts mehr daran, es zu ergreifen. Es hindert dich nichts mehr daran, die Herrlichkeit Gottes jetzt hier auf der Erde zu erwarten und sichtbar werden zu lassen. Also die entscheidende Frage ist, und manchmal kannst du es wirklich, auch in christlichen Kreisen, du kannst es wirklich die Abstufungen sehen. Wie viel ist eine christliche Gemeinde oder ein einzelner Christ bereit, von der Herrlichkeit Gottes, von der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, Offenbarung 21, von der zukünftigen neuen Schöpfung. Für wie viel bist du bereit zu glauben, dass es schon jetzt und hier sichtbar werden kann? Für wie viel bist du bereit? Und es wird darüber entscheidend, was du erlebst. Wie viel bist du bereit zu erwarten von der zukünftigen Herrlichkeit? Wie gesagt, manche sagen, ich habe mit Leuten gesprochen, Pfarrern, es ist immer Leitern, die gesagt, wir haben hier eigentlich gar nicht viel zu erwarten. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir es hier durchschaffen und dann können wir uns freuen auf die Herrlichkeit im Himmel. Das ist auch eine Sichtweise. Wenn du diese Sichtweise hast, dann wirst du nur wenig Kanal sein können für die zukünftige Herrlichkeit hier auf der Erde. Das Reich Gottes kann damit oder der Wille Gottes kann damit durch dich nur wenig hier auf der Erde geschehen, so wie im Himmel. Weil du alles auf die Zukunft verschiebst. Auf wann willst du die Wunderwirksamkeit Gottes verschieben? Auf wann willst du das Sichtbarwerden, ich sage mal auch Leib Christi, auf wann willst du die Erweckung verschieben? Oh Herr, sende Erweckung, sende Erweckung, sende Erweckung. Und Gott sagt, hey, du bist die wandelnde Erweckung, lass sie raus. Amen. Was will Jesus dir noch mehr geben als sich selber? Wohin will Jesus dich noch mehr versetzen als an himmlische Orte? Was kannst du noch mehr ein Träger sein als von der Herrlichkeit Gottes? Wir sind doch wandelnde Träger der zukünftigen Herrlichkeit hier auf dieser Erde. Amen. Und weißt du, die ganze Schöpfung, das sagt Paulus auch, die ganze Schöpfung hier, diese natürliche Schöpfung, Römer 8, 18, sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Halleluja. Dass sie offenbar werden. Warum sehnt er sich danach, dass wir offenbar werden? Ja, den Vers vorher, das war Vers 19 übrigens, Vers 18 davor sagt Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die im Begriff steht, an uns geoffenbart zu werden. Also das ist diese, ich sag mal, Zwischenzeit, in der wir jetzt leben. Jetzt ist diese Zeit, in der die Herrlichkeit durch uns bereits im Begriff ist, hier auf dieser Erde offenbar zu werden. Eines Tages, wenn Gott einen ganz neuen Himmel, neue Erde schafft, wird es zu 100% offenbar sein. Aber jetzt ist es bereits im Begriff, offenbar zu werden. Und die Schöpfung, die ganze Schöpfung, also die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, alle, sie sehnen sich danach, dass diese Herrlichkeit offenbar wird. Es entscheidet sich aber daran, für wie viel von der Herrlichkeit Gottes sind wir als Christen bereit, Gott zu glauben? Für wie viel sind wir bereit zu gehen? Sind wir bereit, offenbar zu werden in dieser Welt? Oder verkriechen wir uns in unserem Zimmerchen oder in unserem Gemeindchen und sagen, oh Herr, rette uns hier raus, komm bald und lass uns ausharren und festhalten und bewirke nur einfach, dass wir nicht abfallen. Aber weißt du, das Wort Gottes sagt auch was, wenn es um Abfallen geht, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Ja, er sagt in 1. Petrus 1 müsste es sein, da sagt er, dass wir bewahrt werden im Glauben durch die Kraft Gottes. Das heißt, wenn du tatsächlich bewahrt werden willst im Glauben, solltest du es nicht versuchen ohne die Kraft Gottes. Du solltest gar nicht erst versuchen, im Glauben festzuhalten, ohne permanent damit beschäftigt zu sein, die zukünftige Herrlichkeit ins Jetzt zu bringen. Es ist schwierig. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, oh, je länger man gläubig ist, das war nicht aus unserer Gemeinde oder so, aber Leute, die haben gesagt, je länger man gläubig ist, umso größer werden die Anfechtungen. Dann habe ich gesagt, hä? Warum? Weißt du, ich sage nicht, dass wenn du mit Jesus gehst, dass du keine Herausforderungen hast. Und Gott trainiert dich ja auch. Und manchmal ist es so, dass er auch ein bisschen das Level des Trainings erhöht ist. So wie wenn man das Gewicht im Fitnessstudio mal ein bisschen erhöht, sodass du ein bisschen mehr stemmen kannst. Ja, das ist schon richtig. Aber weißt du, wenn ich weitergehe im Hervorbringen der Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde, wenn ich damit beschäftigt bin, den Himmel hier auf diese Erde zu bringen, dann kann es ja nicht sein, dass es immer schwerer nur wird. Amen. Sondern schwer wird es dann, wenn du dich nur noch darauf beschränkst, irgendwie durchzukommen. Dann wird es so richtig schwer. Also du hast einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Also jeder, der damit beschäftigt ist, den kann es gar nicht so leicht aus der Bahn hauen. Weil du bist ja beschäftigt. Also ich sage manchmal zu Leuten, die kommen mit irgendwelchen Sachen an mich ran und sagen, oh, hast du schon gehört und was ist damit und ihr und da und Umstände und so. Und dann sage ich, du, ich bin zu beschäftigt damit, den Himmel auf die Erde zu bringen, als dass ich mich mit diesem ganzen Zeug beschäftigen könnte. Amen. Ich habe einen Auftrag und ich muss unterscheiden, was ist mein Auftrag und was ist nur irgendeine Beschäftigungstherapie vom Feind. Oder wo Menschen denken, hey, damit muss er sich jetzt aber beschäftigen. Nein, muss ich nicht. Paulus sagt, sinnt auf das, was droben ist. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, das sagt er. Oh, damit bin ich voll und ganz beschäftigt. Sagen wir zu Herrn Nachbarn, ich bin beschäftigt. Halleluja. Also, eine entscheidende Frage ist, wie viel von der zukünftigen Herrlichkeit bist du bereit, in deinem Leben bereits offenbar werden zu sehen? Wie viel bist du bereit zu erwarten von der zukünftigen Herrlichkeit? Paulus hat gesagt, wir haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Das heißt mit anderen Worten, der hat Dinge aus der zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt geholt. Ich meine, das kannst du sehen im Dienst von Paulus, die ganzen Wunder, die passiert sind, die Gemeinden, die er gegründet hat, die Herrlichkeit Gottes, die offenbar war in Ephesus. Sie nahmen die Tücher von ihm und sie legten sie in der ganzen Provinz Kleinasien, legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund. Das ist eine Offenbarung, eine Explosion der Herrlichkeit Gottes. Das war der Hammer. Das heißt, am Ende hatte die ganze Provinz Asien, also das war Kleinasien damals, die heutige Türkei, die ganze Provinz Asien hatte am Ende das Evangelium gehört. Das ist der Hammer, steht in der Bibel. Ist das ein Problem, dass die ganze Schweiz das Evangelium hört? Die Schweiz ist klein im Vergleich zu Kleinasien. Amen. Selbst Deutschland ist, glaube ich, noch klein im Vergleich zu Kleinasien. Also je nachdem, wie weit man die Grenzen davon fasst. Aber verstehst du? Die alle haben das Evangelium gehört, einfach dadurch, dass Paulus in Ephesus war und sich bewusst war, dass der Himmel durch ihn auf die Erde kommt. Einfach dadurch, dass Paulus sich bewusst war, ich bin ein natürlich Übernatürlicher. Einfach dadurch, dass ein Sohn Gottes offenbar wurde für die Menschen um ihn herum. Was passiert, wenn du offenbar wirst für die Menschen um dich herum? Was denkst du, was bei dir in deiner Firma passiert? Was denkst du, was bei dir in deiner Familie passiert? Was denkst du, was bei dir in deiner Straße passiert? Was denkst du, was bei dir in deiner Stadt passiert? Was denkst du, was bei dir in deinem Land passiert? Weißt du, die Wahrheit ist, die ganze natürliche Welt und Schöpfung, ob bewusst oder unbewusst, sehnt sich nach der Herrlichkeit, die in uns ist. Ich lese es nochmal im Zusammenhang vor Römer 8, Vers 18 folgende, ja, wo Paulus das sagt. Er sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns im Begriff ist, geoffenbart zu werden. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Also das wissen sie eigentlich unbewusst. Sie fragen sich ja, was ist der Sinn meines Lebens? Frag mal irgendjemand draußen in der Welt, frag ihn mal, hast du den Sinn des Lebens schon gefunden? Die allermeisten werden dir sagen, noch nicht so wirklich. Frag sie, was ist der Sinn des Lebens? Dann sagen sie vielleicht, ja, genießen, Urlaub machen, Kinder kriegen, Geld verdienen, was auch immer. Aber wirklich den Sinn des Lebens haben sie nicht gefunden. Sie sind der Nichtigkeit unterworfen worden. Und dann sagt er weiter, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wer ist es? Es ist der Teufel, der durch den Sündenfall Macht über sie bekommen hat. Durch den, der sie unterworfen hat, und zwar auf Hoffnung hin, dass, und jetzt kommt es, dass, also am Ende in Klammer, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mit anderen Worten, du bist ein Träger von etwas, wonach sich die ganze Welt sehnt. Die ganze Welt sehnt sich nach wahrer Freiheit. Und auf dieser Suche nach wahrer Freiheit suchen sie an allen möglichen Stellen, wo es gar nicht wirklich Freiheit gibt, wo es nur eine scheinbare Freiheit gibt. Aber in Wahrheit ist, die einzigen, die wirklich die wahre Freiheit kennen, sie kennen die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das sind wir. Amen, das bist du. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und diese Schöpfung sehnt sich danach, dass sie diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes erfährt. Und deswegen bist du hier. Und deswegen lebst du in der besten Zeit, in der du nur leben kannst, als Christ. Du brauchst nur die richtige Perspektive. Amen. Und deswegen ruft Gott jetzt seine Söhne und Töchter. Weißt du, ich sage mal so, ich habe es am Donnerstag bei uns in der Glory Life Schule gesagt, ich glaube, dass Gott jetzt in dieser Zeit wirklich eine Armee ruft von Söhnen und Töchtern Gottes, die sich wirklich erheben zu diesem Bewusstsein, wer sie sind, wo sie sind, was sie haben. Also das ist das Dritte. Das Erste ist, wer du bist, wie Jesus in dieser Welt. Das Zweite ist, wo du bist, da wo er ist, in der Herrlichkeit, zu Rechten Gottes. Und das Dritte ist, was du hast in ihm. Epheser 1, Vers 3, was hast du in ihm? Er hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus Jesus. Amen. 1. Korinther 3, Vers 23, sagt Paulus, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus, Christus aber gehört Gott. Mit anderen Worten, durch Christus hat er uns alles geschenkt, was Christus hat. Es ist nicht wenig. Also er hat ja alles geschenkt, was Gott gehört. Jesus ist Gott. Er hat ja alles geschenkt, was Gott gehört. Alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten, alle Herrlichkeit, alle Freude, alle Liebe, alle Freiheit, allen Frieden. Ja, sogar alle Geduld. Oh, Herr, mach schnell mit mir, mit der Geduld. Lass die Geduld schnell wachsen. Also, all das, was er hat, und nicht weniger, kein bisschen weniger als das, was er hat, hast du. Also es ist interessant, als Petrus kurz nach seiner ersten Predigt in den Tempel ging, durch die schöne Pforte hindurch, ja, da heißt es da, dass ein Lahmer an der Pforte saß, von Geburt an lahm und hat gebettelt und hat Petrus angeschaut in der Erwartung, etwas von ihm zu empfangen, also ein Almosen zu empfangen. Und was hat Petrus zu ihm gesagt? Er hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was nicht heißt, dass er kein Geld hatte übrigens. Er meinte, schließen daraus, Petrus war arm. Nein, Petrus war nicht arm. Der war gerade in der Gemeinde gewesen und hatte all sein Geld in den Opferkorb gelegt. Das ist eine Vermutung, ja. Okay. Aber er hatte kein Geld dabei. Das wollte er damit sagen. Ich habe kein Geld dabei. Ich kann dir kein Geld geben. Ja. Aber, und jetzt kommt's, was er sagte. Er sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. In anderen Worten, Petrus war sich irgendwie bewusst, dass er etwas hatte. Und das, was er hatte, war mehr als Geld. Amen. Und das, was er hatte, war ganz offensichtlich nicht von dieser Welt. Weil er sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er nahm ihn an der Hand und er stellte ihn auf seine Füße und er war gesund. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Das ist der Hammer. Was hast du, wenn ein Kranker dir begegnet? Oh, ich weiß nicht, wie man da beten soll. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Oh, da müssen wir zum Pastor gehen. Oh, das ist ein besonders schwerer Fall. Was ich aber habe, das gebe ich dir, hat Petrus gesagt. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Was er hat, haben wir in dieser Welt. Dasselbe, dieselbe Fähigkeit, dieselbe Kraft, dieselbe Herrlichkeit. Jesus hat es gesagt, Johannes 17, 22, hat gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dieselbe Dimension der Herrlichkeit. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Was hast du? Mach dir das mal bewusst. Weißt du, wenn das nächste Mal dir ein Kranker begegnet, als Beispiel, dann anstatt dir zu überlegen, was du alles nicht hast und was du alles nicht weißt und dass du sagst, oh, ich habe noch keine Heilungsschulung gemacht, oh, ich war noch nicht in einem Spezialkurs für Kranke heilen, oh, ich habe mich noch nicht mit Krankenheilung beschäftigt. Mach dir bewusst, Jesus Christus lebt in dir. Der, der die Kranken heilt, lebt in dir. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Amen. Was ich habe. Er hat nicht gesagt, oh, also er hat nicht zu dem Lahmen gesagt, oh ja, ich sehe, dass du ziemlich schlimm dran bist, lass mich mal kurz beten gehen in den Tempel. Chakra, mama, mama, masanda, da, da, da, da. Oh Herr, hab Gnade, gib mir mehr, oh, fasten und beten, Kira, ba, ba, ba, ba, ba, noch mehr Kraft. Nein, er hat einfach gesagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Amen. Vielleicht war er gerade frühstücken gewesen. Ja, manchmal haben Leute eine komische Vorstellung. Ich hatte mal eine Frau, die rief mich immer an, irgendwann nachts oder was, weil sie hat mir dann erklärt, sie glaubt, dass die Zeit, wo ich am meisten Vollmacht habe, nachts zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens ist. Und habe ich gesagt, wie kommst du darauf? Dann hat sie gesagt, naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mittags um 1 anrufe, dann hast du vielleicht gerade gut gegessen, dann bist du total satt und dann hast du nicht dieselbe Vollmacht. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, Jesus lebt in mir, ob ich gerade gegessen habe oder gefastet habe 3 Wochen. Jesus lebt so oder so in mir. Entweder du nimmst das, was ich habe, oder du lässt es bleiben. Aber nicht zwischen Nacht zwischen 3 und 6 Uhr. Ich meine, es ist was anderes, wenn es ein Notfall ist. Verstehst du, wenn jemand will, ich habe auch schon für Leute nachts um 5 gebetet, wenn es ein Notfall war. Ja, aber also das ist eine komplett religiöse Vorstellung. Also du denkst, ja, jetzt bin ich gerade gut drauf. Oh, jetzt habe ich wirklich 3 Stunden gebetet. Jetzt bin ich so richtig gut drauf. Jetzt bin ich so richtig aufgepowert. Also Petrus hat nicht gesagt, oh, so gut, dass du gerade jetzt mir begegnest, du lieber Lama. Jetzt habe ich gerade die letzten 3 Tage gebetet. Ich glaube, jetzt habe ich echt Vollmacht. Er hat einfach gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Das heißt, ich habe es immer. Ich habe es, weil Jesus in mir lebt. Gegessen, nicht gegessen, was weiß ich, geschlafen, nicht geschlafen, keine Ahnung. Spür mich, fühl mich kraftvoll, fühl mich nicht kraftvoll, vollkommen wurscht. Das ist jetzt Schwäbisch, ja. Ich weiß nicht, wie sagt man da auf Schweiz? Sag mal auch wurscht. Wurscht, ne? Ja, okay. Ich dachte, ihr sagt vielleicht Käse oder so. Ja. Schweizer Käse. Weißt du, wir müssen verstehen, diese Ebene, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich hatte übrigens wirklich so, weil einige wollen ja nachher auch noch Mittagessen gehen. Wir machen einfach jetzt heute Vormittag durch und machen dafür eine längere Mittagspause. Okay, ich mache jetzt keine Pause mehr. Okay? Also, es ist okay, wenn jemand zwischendurch aufs Klo muss, du bist frei, ja, du musst musst jetzt hier nicht das verheben bis Ultimo. Okay, ja. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Okay. So, ich mache einfach durch. Okay. Also, es ist wichtig, dass wir verstehen, das, was wir haben, das, was wir sind, das, wer wir sind, sind wir im Geist. Sag mal, im Geist. Das heißt, es hat nichts mit unserem natürlichen Menschen zu tun. Das übernatürliche Leben, das wir als Christen haben, ist nicht im Natürlichen festzumachen. Das heißt, es geht nicht darum, ob du morgen früh aufwachst und sagst, oh, ich fühle mich total übernatürlich heute. Gestern war ich beim Pastor Georg beim Tag natürlich übernatürlich. Wow, jetzt fühle ich mich so richtig übernatürlich. Ich meine, es ist schön, wenn du durch diesen Tag heute einen Schub kriegst von Bewusstsein. Das ist der Sinn der Sache, absolut. Aber weißt du, dann geht es ja weiter. Und ich möchte nicht in 3 Monaten wiederkommen müssen und wieder von vorne anfangen müssen bei dir. Sondern du bekommst jetzt hier die Anschubs, sozusagen die Anschubsfinanzierung für dein übernatürliches Leben. Und ich sage dir, du musst lernen, dich unabhängig zu machen von dem, was du momentan fühlst. Wie es dir momentan geht. Fühlst du dich momentan übernatürlich? Fühlst du dich kraftvoll? Fühlst du dich wunderwirkend? Jemand hat mal zu mir gesagt, oh, Pastor Georg, so viel Wunder, wie bei dir passieren. Du musst ja die ganze Zeit nur unter Strom fühlen. Das ist ja sicher, das muss ja extrem sein, die ganze Zeit dieser Strom, der von dir ausgeht. Da habe ich gesagt, du, wenn ich die ganze Zeit diesen Strom fühlen würde, da könnte ich gar nicht mehr normal leben. Preist den Herrn, dass es nicht immer dich fühlen lässt. Aber weißt du, die Wunder hängen nicht davon ab, was du fühlst. Ich habe erlebt, dass Gott die größten Wunder getan hat, während ich selber gar nichts gefühlt habe. Ja, einmal habe ich für Leute gebetet, die hatten Augenprobleme und habe sie nach vorne gerufen. Und bevor ich für den ersten anfing zu beten, ist mir ein Schmerz reingefahren in meinen Darm. Das war extrem. Ich dachte, ich überlebe es nicht, ich breche zusammen, ich muss aufs Klo oder was auch immer, ich muss irgendwie rausrennen. Habe mich aber entschieden, habe gesagt, okay, jetzt sind sie hier, jetzt bete ich. Und habe mich aufrechterhalten, habe für die Leute gebetet und einer nach dem anderen wurde geheilt. Und nachdem der letzte geheilt war, war der Schmerz weg. Aber weißt du, die Heilung hing nicht davon ab, wie ich mich fühle. Manche sagen, Pastor Georg, ich kann nicht für die Kranken beten, ich bin ja selber noch krank. Was hat es damit zu tun? Wo steht in der Bibel, diejenigen, die gesund sind, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden auch gesund werden. Wo steht es in der Bibel? Ich kenne einen anderen Vers, der so ähnlich klingt. Markus 16, 18 heißt es, diejenigen, die was? Glauben. Hallo, ich will nur hören, ob ihr noch wach seid. Diejenigen, die? Glauben. Ich glaube, ich muss es nochmal hören. Diejenigen, die? Glauben. Aha. Diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Kannst du auch glauben, wenn du selber krank bist? Natürlich. Wenn du gelernt hast, im Geist zu leben, ist es vollkommen unabhängig, wie du dich fühlst. Es ist der gleiche Christus, der durch dich fließt. Es ist derselbe Christus, der in dir ist. Es ist derselbe übernatürliche Christus, der in dir wirksam ist. Amen. Es ändert sich nicht dadurch, wie du dich fühlst. Amen. Das heißt, mach es nicht abhängig von irgendwas im Äußeren. Ja, wenn erstmal bei mir dieses oder jenes Trauma gelöst ist, dann kann ich für die Kranken beten oder dann kann ich für Leute um Befreiung beten. Weißt du, du kannst selber todkrank sein, belastet oder was auch immer. Und Gott kann trotzdem durch dich wirken. Es gibt dieses Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch kennt William Branham, hat schon mal von ihm gehört, das General Gottes, Buch Roberts Liaden, die Generäle Gottes, da ist er drin. Es war ein Mann Gottes, der sehr stark in Zeichen und Wundern gebraucht wurde in den 50er Jahren. Und auch Prophet war er, sehr stark prophetische Offenbarung. Dann gegen Ende seines Lebens ist er lehrmäßig ein bisschen vom Weg abgekommen. Und Gott hat ihn dann vor der Zeit zu sich geholt, durch einen Autounfall. Aber die Geschichte ist die, er ist mit seiner Frau in diesem Autounfall gewesen. Und dieser Autounfall fand statt und seine Frau war sofort tot. Aber er hat noch gelebt. Und er war schwer verletzt, ja, aber seine Frau war tot. Seine Frau lag tot neben ihm im Auto. Und daraufhin hat er seine Hand, der schwer verletzt war, auf seine Frau gelegt und hat ihr befohlen, zurückzukommen und wieder zum Leben zu kommen. Und seine Frau ist zum Leben zurückgekommen und er ist ein paar Minuten später gestorben. Also das ist ein Zeichen dafür. Gott wollte ihn holen, aber es war auch besser so, weil das, was er dann zu dem Zeitpunkt gelehrt hat, war nicht so gut für den Leib Christi. Das war ein bisschen verwirrend. Aber seine Frau hat weitergelebt. Weißt du, das ist ein Zeichen dafür. Du kannst selber sogar kurz vor dem Abnippeln sein. Ich weiß nicht, verstehst du das Wort Abnippeln? Ja. Weißt du kannst selber kurz vor dem Exitus sein und Gott kann durch dich noch Tote auferwecken. Warum? Weil der Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in dir wirksam ist, Römer 8, Vers 11. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in dir wirksam. Es ist nicht abhängig von dem, was du siehst. Es ist nicht abhängig von dem, was du fühlst. Es ist nicht abhängig von dem, was du spürst. Es ist nicht abhängig von deinem eigenen Zustand in dem Moment, sondern es ist einfach nur davon abhängig, ob du in diesem Bewusstsein gehst, jawohl, ich bin dieser Sohn Gottes, jawohl, ich bin diese Tochter Gottes. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Amen. Deswegen betet Paulus dieses berühmte Gebet, es eins der besten Gebete überhaupt in der Bibel ist. Also natürlich außer das Vaterunser ist natürlich der Hammer und natürlich auch das hohe priesterliche Gebet. Aber das ist ein Gebet für die Gemeinde, ja, als sie bereits sich konstituiert hat, als das Evangelium bereits verkündet worden ist, als eben Jesus das Erlösungswerk schon bewirkt hatte. Und da betet Paulus und er sagt in Epheser 1, Vers 16, er sagt, ich bete dafür, ich gedenke eurer, so sagt er in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Darum geht es. Darum geht es heute den ganzen Tag, dass er die Augen deines Herzens erleuchtet. Und zwar inwiefern erleuchtet? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Also was die Erwartung dessen ist, was Gott durch euch tun will als Christen. Also was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Also was die Dimension der Herrlichkeit Gottes in den Heiligen ist. Wer ist hier alles heilig? Amen. Irgendjemand hat es gepredigt bei uns in der Glory Life Schule jetzt am Donnerstag. Und dann, Irina, genau, ja, hat es gepredigt, richtig, stimmt. Und dann saß neben mir saß eine unserer Lobpreisleiterin, die Valerie, und habe ich gesagt, ja, die heilige Valerie. Und sie ist Lehrerin von Beruf. Ich habe gesagt, die heilige Valerie, die Schutzpatronin der Schulen und Lehrer. Habe ich gesagt. Also ich habe gesagt, Amen. Ja, weißt du, wir sind alle Heilige. Du musst nicht erst von irgendeiner Kirche als Heilige erklärt werden. Jesus hat dich für heilig erklärt. Er ist dir geworden zur Heiligkeit. Er ist dir geworden zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. 1. Korinther 1,30. Amen. Und er betet, Paulus betet, dass uns bewusst wird, was der Reichtum der Herrlichkeit Gottes in uns, den Heiligen, ist. Amen. Was die Dimension der Herrlichkeit Gottes in uns ist. Und was die überragende, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Sag mal zu deinem Nachbarn, den Glaubenden und nicht den Fühlenden. Paulus sagt auch, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Paulus sagt, Galater 5,16, er sagt, wandelt im Geist. Das heißt, gemäß dem Geist. Man könnte auch sagen, wandelt gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, dass du bist. Wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, dass du hast. Wandel gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, wo du bist. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Mit anderen Worten, ihr werdet nicht gemäß euren Sinnen leben, sondern ihr werdet gemäß dem leben, was im Geist bereits Realität ist. Und somit werdet ihr zur Brücke für das übernatürliche Leben hier im Natürlichen. Es ist alles eine Frage, auf welcher Ebene du zu Hause bist. Es gibt verschiedene Ebenen in der unsichtbaren Welt. Jakobus sagt es an einer Stelle so schön, da zählt er vier verschiedene Arten der Weisheit auf. Jakobus 1 ist das, gleich am Anfang, glaube ich. Ja. Wo haben wir? Jakobus 3 sagt er, da redet er über die Weisheit und er redet da von Eigennutz und Eifersucht und so weiter. Und dann sagt er, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Das ist die Ebene, auf der wir unterwegs sollen. Das ist die Ebene des Geistes. Das heißt, es ist die eine Ebene, um die es uns geht. Und dann sagt er, sondern dies ist eine. Und dann zählt er drei Ebenen auf, die unter dieser Weisheit oben sind, nämlich eine irdische, eine sinnliche und eine teuflische. Das heißt, es gibt drei Ebenen unter der Ebene des Geistes. Die tiefste Ebene ist die Ebene des Teufels. Auf der Ebene willst du nicht zu Hause sein. Amen. Wenn du irgendwo noch eine Bindung hast an das Okkulte, an dämonische Mächte, an irgendetwas in deinem Leben, dann brauchst du Befreiung. Und dann gibt es Befreiung. Amen. Du willst nicht auf dieser teuflischen Ebene unterwegs sein. Ja, teuflische Ebene ist die Ebene der Zerstörung. Teuflische Ebene ist die Ebene der negativen Energie. Ja, der Teufel hat ja auch eine gewisse Kraft, ja, wo Kraft der Zerstörung, da willst du nicht unterwegs sein. Wenn noch Kraft der Zerstörung in deinem Leben irgendwo durch dich wirkt manchmal, weil sich, keine Ahnung, wenn du manchmal Anfälle hast und du schlägst alles kurz und klein um dich herum, dann ist ein Zeichen dafür, dass da noch etwas von dieser teuflischen Ebene in dir wirksam ist. Ist kein Problem, weil es gibt hier genügend Leute, die auf der Ebene des Geistes unterwegs sind und da hauen wir dir das raus. Amen. Da hauen wir dir den Kleinen raus, der dich noch alles kurz und klein schlagen lässt. Weil das ist eine teuflische Ebene, das ist eine teuflische Macht. Amen. Das ist die Ebene des Teufels, da willst du nicht unterwegs sein als Christ. Ja? Dann ist zweite, die nächste Ebene, ist die sinnliche, fleischliche Ebene. Ja? Das ist die Ebene von fleischlichen Motiven. Ja? Fleischliche Motive sind zum Beispiel, erzählst du auf Jakobus, zum Beispiel Eifersucht. Ja? Das ist ein fleischliches Motiv. Ja? Paulus sagt, manche predigen sogar das Evangelium aus Eifersucht. Gibt's, ja. Er sagt, ja, sollen sie es predigen, Hauptsache es wird gepredigt. Trotzdem ist es natürlich keine gute Motivation, wenn du, was weiß ich, du predigst das Evangelium einfach nur, um den Menschen zu zeigen, dass du es auch drauf hast oder dass du es besser kannst als der. Vielleicht hat dich einer verletzt und jetzt willst du dem zeigen, hey, ich bin genauso gut, ich bin genauso stark und so weiter. Wenn das dein Motiv ist, dann ist es ein fleischliches Motiv. Das muss raus. Was musst du tun, wenn du noch fleischliche Regungen bei dir feststellst? Ja, wenn du diese sinnlichen, fleischlichen Regungen bei dir feststellst, was musst du dann tun? Dann brauchst du Buße und manchmal auch noch Befreiung. Okay? Sag mal Buße. Das ist eine gute Sache. Was heißt Buße? Buße heißt, Herr, es tut mir leid. Vergib mir, wo diese fleischliche Regung bei mir noch eine Rolle spielt. Vergib mir, wo ich mich noch mit anderen vergleiche. Vergib mir, wo ich noch aus Egoismus wirksam bin, wo ich was für mich selber will, wo ich mein Reich bauen will. Das ist alles, sind alles fleischliche Motive, die nicht ins Reich Gottes gehören. Das ist nicht die Ebene, auf der wir unterwegs sein sollten. Sondern da brauchen wir Buße, da brauchen wir Umkehr. Und manchmal brauchen wir auch noch Befreiung, wenn unser Fleisch besonders stark ist oder da geprägt ist auch in eine bestimmte Weise, ja, durch sogenannte vätervererbte Lebensweise. Es kann auch durch die Mütter natürlich kommen, aber egal. Einfach wenn da Prägungen da sind, dann brauchst du Befreiung, damit diese Ebene des Fleisches, damit du sie hinter dir lassen kannst. Amen. Unreinheit ist auch so eine Ebene des Fleisches. Ja, wenn du einfach immer über schönen Frauen besonders tolle Worte prophezeist, ja, dann wäre ich vorsichtig. Oh, ich sehe dich als eine Prinzessin. Oh, du bist eine wunderbare Braut. Ja, wenn du, weißt du, was schwingt mit? Das ist ja die entscheidende Frage. Verstehst du? Deswegen ist wichtig, Paulus sagt in Hebräer 4, Vers 12, sagt er, denn das Wort Gottes scheidet. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es scheidet zwischen Seele und Geist, Mark und Bein oder Gelenk und Mark, ja, da hast du auch übrigens diese vier Ebenen, die im Jakobus sind. Ja. Das Mark ist die teuflische Ebene, das ist diese tiefste negative Ebene. Ja. Die Gelenke ist die Ebene des Fleisches und dann hast du noch die Ebene der Seele, ja, oder die Ebene des Natürlichen. Das ist einfach der natürliche Mensch. Das ist auch eine Ebene, einfach der natürliche Mensch. Das, was der Arzt sagt, das, was die Umstände sagen, so wie es halt einfach der Verstand sagt, einfach so ganz normal, menschlich. Das ist nicht dämonisch, das ist auch nicht unbedingt fleischlich jetzt im Sinne von einem negativen Motiv, sondern es ist einfach irdisch. Was sagt Paulus dazu? Er sagt, 1. Korinther 2, Vers 14, er sagt, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Weil es ist ihm eine Torheit. Und das ist sehr wichtig auch für uns als Christen, weil mit dem Fleisch, das sagen wir manchmal schon, ja klar, Fleisch müssen wir hinter uns lassen, Teufel, ja, oh, damit wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Aber weißt du, wie ist mit der natürlichen Ebene? Wie ist mit dieser natürlichen Ebene? Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Mit anderen Worten, was müssen wir tun in Bezug auf die natürliche Ebene in unserem Leben? Das ist sehr einfach. Da musst du nicht groß Buße tun, weil das ist keine Sünde, verstehst du? Das ist keine Sünde, einfach zu sagen, der Wetterbericht hat gesagt, heute regnet es, also wird es wohl regnen. Das ist keine Sünde, aber es ist natürlich. Genauso gut kannst du auch sagen, oh, der Wetterbericht hat gesagt, heute regnet es, aber ich sage im Namen Jesus, nein, das können wir nicht brauchen, weil wir haben heute einen Open-Air-Gottesdienst. Als Beispiel, das ist jetzt es ist schön Wetter draußen und wir haben keinen Open-Air-Gottesdienst, also ist völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber als Beispiel, es ist der natürliche Mensch. Was müssen wir tun in Bezug auf den natürlichen Menschen? Immer wieder, als Christen, ganz einfach, wir müssen ihn verlassen. Wir müssen ihn hinter uns lassen. Du musst das Natürliche hinter dir lassen. Das ist ganz einfach. Da musst du nicht groß Buße tun und sagen, oh Herr, vergib mir, dass ich schon wieder natürlich gedacht habe. Oh, vergib mir, dass dieser Gedanke, den der Arzt gesagt hat, dass der jetzt in mir drin ist. Also das ist nicht der Punkt. Sondern du musst es nur einfach hinter dir lassen. Du musst nur einfach höher gehen. Sag mal höher. Da sind wir wieder beim Fahrstuhl. Ja, du musst höher. Du musst den natürlichen, wie lässt du den natürlichen Menschen hinter dir? Du lässt ihn los, du verabschiedest ihn, sagst, okay, das sind die Gedanken. Ja, das ist wie bei einem Heißluftballon, der aufsteigt. Was machst du, wenn er aufsteigt? Also früher jedenfalls war es so, heute haben sie teilweise auch andere Sachen. Früher, da hast du einfach Säcke rausgeworfen. Macht heute nicht mehr so viel, weißt du. Ich habe jedenfalls noch keinen abgekriegt, aber... Aber du wirfst Ballast ab, du lässt es los, du sagst, okay, da ist dieser Gedanke, da ist dieser Sorgengedanke, mit die jetzt abwerfen. Ich lasse es hinter mir. Oh, das sind diese natürlichen Umstände, die mir sagen, oh nee, das kann nie funktionieren, du hast kein Geld, du hast das nicht, das fehlt. Du lässt es hinter dir. Und du erlaubst einfach deinem Geist die Oberhand zu gewinnen. Und das ist die wichtigste Übung für uns als Christen. Unser Geist muss die Oberhand haben. Amen. Wir müssen aus unserem Geist herausleben. Unser Geist ist aus Gott. Unser Geist ist neu. Kinder, ihr seid aus Gott, sagt 1. Johannes 4, Vers 4. Und ihr habt sie überwunden, die teuflischen Mächte. Weil größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Ihr seid aus Gott. Sag mal, ich bin aus Gott. Wenn du aus Gott bist, dann kannst du es dir leisten, immer wieder diese Dinge des Natürlichen hinter dir zu lassen. Und ich sage immer so, ich empfehle immer jedem Gläubigen, und ich habe draußen am Ausgang habe ich so ein kleines Blatt hingelegt, das kannst du dann nachher mitnehmen. Ich empfehle wirklich jedem Gläubigen, möglichst täglich in deiner Zeit mit dem Herrn, weißt du, verschiedene Dinge sind wichtig, um deinen Geist aufzubauen. Eins, was ganz sicher wichtig ist, ist, dass du das Wort nimmst. Ja, weil es heißt der Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert und es scheidet diese verschiedenen Ebenen. Es scheidet dich von der Ebene des Teufels, es scheidet dich von der Ebene des Fleisches und es scheidet dich auch von der Ebene des Natürlichen. Das heißt, je mehr Wort Gottes du aufnimmst, umso leichter fällt es dir, die unterschiedlichen Ebenen zu unterscheiden. Weil da ist die Unterscheidung. Also, lies das Wort Gottes, studier das Wort Gottes, meditier das Wort Gottes. Das sind die drei Ebenen der Tiefe. Ja, ich mache es jetzt in Kurzform, Crashkurs. Ja. Lesen heißt einfach, es ist wie Essen. Ja. Ein Kapitel. Studieren, das ist so Feinschmeckerlokal, okay? Kleines Häppchen. Oh, was ist das? Das ist ein Trüffel an Pistaziencreme. Keine Ahnung. Satt wirst du nicht davon, aber es schmeckt gut. Ja. Ja, und du musst es erschmecken. Das heißt, du musst ein bisschen mehr reingehen. Ja, wir haben mal einen Gutschein gehabt für so ein extremes Feinschmeckerlokal. Hat uns jemand geschenkt zu irgendeinem Hochzeitstag. Und da waren wir da und wir sind ja jetzt da nicht die Experten. Aber saß eine im Lokal und die war wirklich Expertin. Die hat Test gegessen. Die saß am Nachbartisch und wir haben das mitgekriegt. Die hat ein Testessen gemacht. Die wollte eine Gruppe einladen in dieses Feinschmeckerlokal und dann haben sie der diese Sachen gebracht und dann hat sie das gegessen und dann hat sie mit denen gefachsimpelt und hat gesagt, also da müsste noch mehr diese Note von was weiß ich was, müsste da noch mehr drin sein. Und dann, jawohl, ich werde es dem Koch sagen und so weiter. Und ich so, okay, na, also, so scharf sind hier meine Sinne noch nicht geschärft, dass ich überhaupt erkannt hätte, dass sowas drin ist, aber ja. Aber weißt du, das ist das Wort Gottes studieren, du studierst es, du gehst tiefer rein, du schaust dahinter, du schaust mal nach, was steht denn da, wenn jemand in Christus ist, dann ist da eine neue Schöpfung, aha, da steht das Wort Kainos im Griechischen, dann studierst du das, dann schaust du dir das mal genauer an, was bedeutet das, ja? Gehst du ein bisschen tiefer rein, das ist studieren. Ja? Und dann das noch tiefere Ebene ist das Meditieren. Ja, das heißt, du lässt es dir auf der Zunge wirklich zergehen. Das ist dann wirklich, du weißt, es ist perfekt, das Menü stimmt, da gibt es ja nichts zu kritisieren. nicht zu viel Salz oder irgendwas, sondern du hast den Satz gefunden in der Bibel, was weiß ich, ich bin mit Christus gesegnet, oder ich bin in Christus gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Allein über diesen Satz zu meditieren, lohnt sich's, eine halbe Stunde zu verwenden. Dir zu bewusst machen, wow, ich bin in Christus gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Okay, mit Heilung, mit Freude, mit der Substanz der Herrlichkeit, mit allem, was im Himmel ist. Ich bin gesegnet. Und dann murmelst du es immer wieder. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das ist das, was Gott Josua empfiehlt, Josua 1, Vers 8. Ja, dieses Wort des Gesetzes, in dem Fall war es noch das Wort des Gesetzes, bei uns ist das Wort des Evangeliums, soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Im Hebräischen steht dann nachmurmeln. Murmeln, immer wieder murmeln, murmeln, murmeln, murmeln. Murmel die Murmel die Murmel. Das ist die tiefste Ebene des Wortes. Ja, meditieren. Das schärft deine geistlichen Sinne. Das gibt dir Unterscheidung. Das gibt dir Ausrichtung. Es gibt dir Bewusstsein. Das Wort gibt dir Bewusstsein. Allein über den Satz nachzusinnen, ich bin aus Gott. Ich bin aus Gott. Gott, ich bin aus Gott. Was heißt das? Boah. Das heißt, ich bin der verlängerte Arm Gottes hier auf der Erde. Ich bin aus Gott. Ich bin, wie er ist in dieser Welt. Wenn ich hier in diese Welt gehe, dann kommt etwas von Gott in diese Welt. Ich bin aus Gott. Darüber zu meditieren, das gibt dir Bewusstsein. So kannst du über ganz viele Dinge meditieren. Wahrheiten, Realitäten. Und das empfehle ich dir. Das Wort Gottes. Was ich dir auch empfehle ist, Lobpreis und Anbetung. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Und wenn ich sage Lobpreis und Anbetung, dann meine ich genau das. Dann meine ich, dass du wirklich beginnst mit Lobpreis. Das heißt, Lobpreis heißt so viel wie, ich preise den Herrn, so wie David, mit aller meiner Kraft. Ich gehe voll rein, volle Power, volle Kanne. Ich preise den Herrn. Lobpreis ist für Durchbruch. Lobpreis ist noch nicht. Lobpreis ist nicht zu sagen, oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Das ist nicht Lobpreis. Sondern Lobpreis ist, weiß ich, was haben wir vorher am Anfang gesungen, das erste Lied, wie war das? Nur für dich. Nur für dich, du mein Gott. Genau, alles in dir will dich anbeten. Alles in mir will dich nur preisen. Alles in mir sehnt sich ja nach dir. Amen. Lobpreis, ich breche durch, ich gehe rein, dass ich in eine andere Dimension komme, dass ich rauskomme aus meinem Natürlichen. Also es geht darum, den natürlichen Menschen zu verlassen. Den natürlichen zu verlassen. Du verlässt den natürlichen nicht, wenn du einfach sagst, okay, ich singe jeden Morgen meine zwei Lieblingslieder, meine zwei christlichen Lieblingslieder. Die singe ich jeden Morgen. Also du kannst Lieder singen und bist immer noch auf der gleichen Ebene unterwegs wie vorher. Es geht nicht um Lieder singen, sondern es geht darum, in eine andere Ebene durchzubrechen. Die natürliche Ebene zu verlassen. Deswegen preist du den Herrn, du lobst den Herrn. Und dann, wenn du merkst, wow, jetzt wird es übernatürlicher, jetzt versteh mich nicht falsch, manche haben dann schon wieder, oh, das ist schon wieder die Hürde, oh, wann wird es jetzt übernatürlich, spüre ich jetzt schon was übernatürlich. Die Sache ist einfach die, du merkst einfach, du hast den Herrn gepriesen, du hast ihn gelobt und du merkst einfach, Power ist da, dann ist die Zeit einfach mehr und mehr zur Ruhe zu kommen und einfach Jesus anzuschauen, ihn anzubeten, ja, Lobpreis und Anbetung, ja, und einfach in ihm mehr und mehr und damit dann auch in seiner Herrlichkeit mehr und mehr zur Ruhe zu kommen. Ja, Ruth Ward Heflin, die Mutter, sage ich mal, der Herrlichkeitsbewegung Ende der 90er Jahre, hat es in ihren Büchern immer so gesagt, hat gesagt, preise den Herrn so lang, bis der Geist der Anbetung kommt. Und dann bete an, solange bis die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und dann beweg dich in der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Es ist die Dimension über dem Natürlichen. Und dann ist wichtig, in der Herrlichkeit Gottes, wie bewegst du dich in der Herrlichkeit Gottes? Indem du aus deinem Geist aktiv wirst, aus deinem Geist sprichst, aus deinem Geist proklamierst und indem du auch immer wieder zur Ruhe kommst, und einfach diese Realität in Christus zu sein, ich sag mal, in dieser Realität in Christus sitzt. Er sagt ja, er hat uns mit sitzen lassen an himmlischen Orten. Er sagt nicht, er hat uns mit rumrennen lassen an himmlischen Orten. Was ist ein Platz für Rumrennen im Lobpreis und in der Anbetung? Es ist ein Platz dafür, weiß ich nicht, zu springen, zu sagen, jawohl, alles in mir will dich anbeten und jawohl, Power und I am happy, happy, happy, happy in my Lord, yeah. Und so weiter. Also sich aufs Sofa zu springen und wieder runter, keine Ahnung, was du alles machst. Und dann ist ein Ort im Geist, wo du zur Ruhe kommst in ihm. Und wo du einfach nur auf ihn schaust und wo du einfach nur vor ihm bist und wo du einfach nur seine Stimme hörst. Wo du das Natürliche hinter dir gelassen hast, sodass es Übernatürliche übernimmt. Und dann sagst du, oh ja, aber dann fallen mir immer die Augen zu. Macht nichts. Hauptsache, du bist da. Amen. Hauptsache, du bist da. Weißt du, Gott freut sich, wenn du da bist. Du wirst merken, wenn du aufstehst von so einer Zeit, dann bist du woanders. Du musst nur noch auf den Fluss gehen, der dann da ist, der einfach freigesetzt ist. Da ist was in dir freigesetzt. Du bist auf einer anderen Ebene und von dort her beginnst du zu leben. Von dort her beginnst du Dinge zu tun. Und du wirst merken, da ist ein ganz anderer Fluss in deinem Tag. Ich sag dir so, jede Minute, die du investierst, wirklich diese Herrlichkeit Gottes zu praktizieren, das Natürliche hinter dir zu lassen und auf diese Ebene des Übernatürlichen zu kommen, jede Minute, die du dafür investierst, amortisiert sich 10-fach im Laufe des Tages. Lass dich nicht belügen vom Feind, der dir sagt, in dem Moment, wo du zur Ruhe kommen willst, sagt der Feind, nee, zur Ruhe kannst du jetzt nicht kommen, du hast noch so viel zu tun. Das ist eine Lüge. Martin Luther hat gesagt, oh, ich habe heute wieder so viel zu tun, ich muss wieder besonders lang beten. Verstehst du? Das ist genau umgekehrt. Sitzen in Christus. Sitzen zur himmlischen, in der himmlischen Welt. Zur Ruhe kommen in ihm und dich einfach einstellen auf seinen Fluss. Wie dieser Heißluftballon sein, der höher steigt. Das Natürliche lässt du hinter dir. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Aber, und das ist das Gute, in Vers 16, 1. Korinther 2, Vers 16 sagt Paulus, wir aber haben Christi Sinn. Das heißt, wir sind verbunden mit dem, was droben ist. Wir sind verbunden mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Könnt ihr das Lied Me Further im Hintergrund reinmachen? Weil ich möchte einfach, dass wir zum Schluss, jetzt vor der Mittagspause, dass wir einfach das noch zusammen praktizieren und dass wir, ich möchte einfach, dass du es dir bequem machst gerade jetzt und dass du, wir wollen einfach zusammen, wir sind eh schon da, ja, aber ich möchte es einfach noch tiefer bewusst machen, ja, macht es ruhig rein, ne? Einfach noch tiefer bewusst machen, wie das funktioniert, verstehst du? Wo du wirklich tiefer gehst. Okay, also mach dir es bequem. Komm zur Ruhe in ihm, schließ mal deine Augen. Haben wir es? Schließ mal deine Augen. Und dann leite ich uns einfach da rein auf diese höhere Ebene. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns bestimmt hast, auf der übernatürlichen Ebene zu Hause zu sein. Und Herr, als deine Kinder sind wir dazu bestimmt, immer wieder neu diese natürliche Ebene zu verlassen. Wir sind dazu bestimmt, diese Ebene des Natürlichen hinter uns zu lassen und unser wahres Zuhause einzunehmen. Und Herr, heute Morgen setze ich jeden Einzelnen jetzt hier in diesem Raum frei, Ballast abzuwerfen. Denk einfach mal eine halbe Minute nichts. Versuch einfach mal eine halbe Minute nichts zu denken. Einfach mal deine Gedanken zu stoppen. Sag einfach mal Stopp zu meinen Gedanken. Könntest du ein bisschen lauter machen? Halleluja. Und jetzt sagen wir ganz bewusst, wir lassen diese natürlichen Gedanken hinter uns. Also alles, was dich noch irgendwie beschäftigen will, du merkst, es will mich noch beschäftigen. Vielleicht ist es irgendwas, vielleicht bist du hierher gekommen, weil du gesagt hast, oh, ich möchte gern, dass Gott hier oder da in meinem Leben einen Durchbruch schenkt. Lass es einfach mal los. Lass einfach mal das Problem los, lass den Umstand los, lass die Menschen los. Lass deine Gefühle los, lass deinen Körper los, die Symptome los, lass es einfach los. Wirf ganz bewusst jeden einzelnen Sack einfach jetzt mal ab, weißt du, wie auch immer der Sack heißt. Auf dem einen Sack steht der Name einer bestimmten Person vielleicht, die dir Sorgen macht. Auf dem anderen Sack steht vielleicht eine berufliche Situation. Auf dem dritten Sack steht ein körperliches Symptom. Irgendeine Sorge, was auch immer. Wirf es einfach mal bewusst ab. Puh. Atme es einfach mal aus. Puh. Lass dein Geist aufsteigen. Weil dein Geist ist in Christus versetzt an himmlische Orte. Dein Geist ist da, wo er ist. Dein Geist ist, wie er ist in dieser Welt. Dein Geist hat alles, was er hat. Ist dein Geist. Und dein Geist ist befähigt, Tuchfüllung zu haben mit seinem Geist. Ja, das Wort Gottes sagt sogar, wer Christus angezogen hat, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, du bist sogar verschmolzen mit ihm. Die neue Geburt bewirkt, dass dein Geist und sein Geist in eins verschmolzen sind. Das ist eine Einheit. Und da lässt du dich jetzt einfach mal drauf ein, da lässt du dich einfach mal reinfallen, da lässt du einfach dich mal los in diese Dimension hinein. Wie er ist, so bist du in dieser Welt. Halleluja. Halleluja. Du bist aus Gott. Du bist eins mit ihm. Dieselbe Fähigkeit, die er hat. Dieselbe Herrlichkeit, die er hat, hat der Vater dir gegeben. Oh. Gerade jetzt kannst du beginnen, im Glauben Dinge für dich zu ergreifen, die er dir gegeben hat. Ich habe ja vorher gesagt, alles gehört dir. Jede geistliche Segnung in der himmlischen Welt. Aber der Heilige Geist macht jetzt jedem Einzelnen bestimmte Dinge speziell lebendig. Dem einen macht er vielleicht lebendig, ja, er hat dir heilende Substanz gegeben. Einem anderen macht er vielleicht bewusst, ja, er hat dir Glauben gegeben. Ja, er hat dir Freude gegeben. Ja, er hat dir Sieg gegeben. Einfach, was er dir lebendig macht, das ergreifst du im Glauben. Sagst einfach, danke für die Freude, danke, was auch immer er dir lebendig macht. Das muss nichts sein, was ich erwähnt habe. Die Bibel ist so voller Verheißungen und er sagt, wir sind durch seine Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, alles, was in ihm ist, gehört uns. Das ist unendlich. Aber mach es jetzt konkret im Glauben. Ergreif es konkret im Glauben. Mach dir konkret im Glauben das bewusst. Du bist mit ihm jetzt an himmlischen Orten und dort sammelst du das ein, was du hast. Was dir gehört. Was er ganz spezifisch auch jetzt gerade, jetzt in diesem Moment gerade, dir bewusst machen möchte. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh. Jede geistliche Segnung in der himmlischen Welt. Befreiung ist das Brot der Kinder. Durch seine Wunden bist du geheilt. Er ist dir zur Weisheit geworden. Blut Jesu hat dich gerecht gemacht. All das ist Realität im Geist. Du hast den natürlichen Menschen hinter dir gelassen und du schaust dich jetzt um im Übernatürlichen, was dir gehört. Du könntest damit vergleichen, du bist wie Alibaba in der Höhle mit den ganzen Goldsäcken und du schaust dich um und du schaust, was du mitnehmen sollst. Du schaust einfach, was du mitnehmen sollst. Jetzt im Himmel. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Was macht er dir lebendig? Für manche ist es vielleicht einfach Frieden, einfach Ruhe, einfach Thronen. Thronen über den Umständen. Im Himmel thronst du. Christus thront. Du thronst mit ihm. Römer 5, 17. Du herrschst im Leben durch den einen, Jesus Christus. Du herrschst in deinem Leben durch den einen, Jesus Christus. Herrschaft. Herrschaft gehört dir. Herrschaft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und was er dir jetzt gezeigt hat oder gegeben hat, was du genommen hast, würde ich dir empfehlen, es auch zu notieren, dass du es nicht wieder vergisst, weil du hast jetzt etwas aus der Ebene des Geistes geholt. Wenn du dann dich wieder mehr im Natürlichen bewegst, nachher in der Mittagspause und so weiter, dann kann es sein, dass dir es wegrutscht wieder, weil es aus einer anderen Ebene kommt. Und deswegen ist es gut und wichtig, das aufzuschreiben auch. Also wenn du dein Handy dabei hast, kannst du es in deine Notizen reinschreiben oder du kannst es auf den Zettel schreiben. Wie auch immer. Aber das, was du hast, schau, dass du es möglichst schnell irgendwo notierst, weil es kommt aus einer anderen Ebene. Wer von euch hat mindestens eine Sache klar empfunden, dass Gott sie ihm gerade jetzt bewusst macht oder gibt, sodass du sie ergreifen konntest, gerade jetzt? Mindestens eine Sache. Okay, wow, die meisten. Wer von euch hat zwei Sachen empfunden, dass Gott sie ihm zeigt oder gibt? Ja, okay, oder zwei oder mehr, ja, genau. Wir haben euch ja drei oder mehr Sachen. Ja, auch immer noch einige. Halleluja. Danke, Jesus. So aktiviert Gott dein geistliches Leben. Wenn du nachher dann jetzt dann demnächst dann da drüben rausgehst, dann liegen da links auf so einem Tisch liegen so Zettel drauf, wo überschrieben sind mit persönliches Geistbuilding für einen Sohn der Herrlichkeit. Ja? Wie gesagt, Söhne sind Frauen und Männer. Ja? Da habe ich dir nochmal so ein paar Punkte, die wir jetzt auch gerade im Schnelldurchgang besprochen haben, aufgelistet. Einfach auch für deine persönliche Zeit mit Gott, um wirklich deinen geistlichen Menschen hervorzubringen, nachdem du auch vorgehen kannst. Wenn du diesen Zettel noch nicht hast, ich glaube, bei Söhne der Herrlichkeit, die Söhne der Herrlichkeit kommen oder die Söhne der Herrlichkeit advance, das weiß ich nicht mehr, da habe ich das, glaube ich, in der Schweiz schon mal ausgeteilt. Also vielleicht hast du es auch schon, aber wenn du es noch nicht hast, dann nimm das auf jeden Fall mit. Halleluja. Wir wollen jetzt an der Stelle, möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, noch etwas auch im Natürlichen zu tun. Weil die Sache ist immer die, es ist immer ein Wechsel, verstehst du, als Söhne, so wie bei Jesus. Er war hier auf der Erde und er war gleichzeitig im Himmel. Das heißt, er ging in den Himmel, hat dort etwas empfangen und daraus hat er wieder etwas hier auf der Erde getan und wartet noch, Rolf. Und daraus hat er hier was auf der Erde getan und in dem Moment, wo er wieder hier was auf der Erde getan hat, hat er wieder was im Himmel freigesetzt. Natürlich übernatürliches Leben bedeutet auch, dass wir Dinge im Natürlichen tun, die wiederum etwas im Übernatürlichen freisetzen. Ja, als Beispiel zum Beispiel, vorher habe ich für den einen Mann gebetet, ja, der mit den Armen, der die Arme nicht nach oben nehmen konnte oder nicht richtig, nicht länger. Und ich habe ihn etwas im Natürlichen tun lassen, nachdem wir gebetet haben. Wir haben etwas aus dem Himmel geholt und dann hat er etwas im Natürlichen getan und dadurch ist wiederum etwas im Übernatürlichen freigesetzt worden. Das ist immer diese Wechselbeziehung zwischen Natürlichem und Übernatürlichem. Und jetzt an der Stelle möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, im Natürlichen ein Saatkorn in diesen Boden zu säen. Ja? Also ein Saatkorn, damit meine ich ein finanzielles Saatkorn, also ein natürliches Saatkorn zu säen in diesen Boden des Übernatürlichen. Das ist eine natürliche Handlung im Hinblick auf das Übernatürliche. Ich möchte, dass du das ganz bewusst tust. Wenn du da nicht mitgehen kannst, brauchst du auch nicht. Es geht nicht um dein Geld oder so. Du musst nichts geben. Aber wenn du sagst, jawohl, ich glaube, dass wirklich hier Gott am Wirken ist und ich glaube, dass hier eine Ebene des Geistes freigesetzt ist, dann sagt das Wort in Galater 6, Vers 7, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Das heißt, wer etwas im Natürlichen tut, im Hinblick auf das Übernatürliche, wird vom Übernatürlichen ernten. Amen. Und so in diesem Bewusstsein möchte ich einfach, dass du den Heiligen Geist jetzt fragst, Heiliger Geist, was soll ich säen im Natürlichen, in diese Dimension des Übernatürlichen, im Glauben, im Bewusstsein dessen, was dein Wort sagt. Wenn ich auf den Geist sähe, werde ich vom Geist ernten. Und wie du vom Geist erntest, das hat alle Facetten. Ja? Alles gehört dir, das kann in jedem Bereich sein. Aber es gilt, wer im Natürlichen auf das Übernatürliche sät, in das Übernatürliche sät, wird vom Übernatürlichen empfangen.